Du fängst an und wir steigen ein, wie im Chor. Genau, ist ein Dreivierteltakt, achtet auf die Tempiwechsel. Natürlich. Moin Moin und hallo zu einer... Zum Tetris-Podcast! Moin Moin und hallo zum Tetris-Podcast, dem Game One Plauschangriff speziell zu Weihnachten 2010. Der Weihnachtscast. Der Weihnachtscast, in dem wir uns zusammengesetzt haben. Und wie ihr schon gemerkt habt, wie Ede das gerade ausgeführt hat, es ist Tetris-Zeit. Genau, ich bin wie der man Gregor. Gehört hat. Ich bin der Christmas-Ed. Und ich bin der Christmas-Mark. Der Christmas-Mark? Chris-Mark. Chris-Mark. Ja, oder du bist der Swarte-Piet, so heißt er doch in Holland, glaube ich, der dann immer zusammen mit dem Sinterklaus die Geschenke klaut. Das ist immer schlimmer. Zuerst sagen Leute, dass ich irgendwie ein Pole bin, jetzt bin ich auch auf einmal noch irgendwie Was soll das denn heißen? Also entschuldige mal, unsere polnischen Zuhörer. Ja, genau. Wir haben die vor allem schon im letzten Cast so schwer beleidigt, dass ich auch schon Beschwerde mitbekomme. Aber nein, ja, wie ihr gehört habt, wir haben uns nochmal zusammengefunden, speziell für euch, dass wir, wie im letzten Jahr, nochmal einen kleinen Weihnachtspodcast aufnehmen. Im letzten Jahr war das Thema Shenmue gewesen, habe ich mich mit Wolf und Simon zusammengesetzt und da über ein Spiel knapp 2 Stunden gelabert. Diesmal wollen wir es ein bisschen anders aufziehen, weil Zocken und Weihnachten, das hat für mich speziell, ich denke mal als alten, alteingesessenen Nerd und ich denke mal für viele andere auch immer eine besondere Bewandtnis gehabt. Endlich hat man ein bisschen Zeit, endlich kann man sich mal länger dem Spielen frönen, was du nicht dann normalerweise machen kannst, wenn du zur Schule gehst oder sonst was machst. Und während der Weihnachtszeit, wie für viele andere auch, war für mich eine Serie, glaube ich, immer sehr weit vorherrschend, wo ich immer dann viel Weihnachtszeit damit verbracht habe, Legend of Zelda. Also für mich ist die Weihnachtszeit vor allen Dingen auch deshalb immer eine Videospielzeit gewesen, weil ich halt im Dezember auch Geburtstag habe und es gab eigentlich keinen Geburtstag oder keinen Weihnachten, wo ich halt mir nicht irgendein Spiel gewünscht habe und man hätte mir, weiß ich nicht, einen Bausparvertrag für ein komplettes Haus schenken können, wenn nicht ein Nintendo-Spiel unterm Baum gelegen hätte, dann wäre das ein schlechtes Weihnachten gewesen. Also ich habe schon dann immer als Kind unterm Weihnachtsbaum war verpackt, ja, und wenn ich da nicht die Form eines Super-Nintendo-Spiels oder weiß nicht, eines Videospiels erahnen konnte, und das Problem war ja zum Beispiel bei Mega-Drive-Spielen oder so oder bei NES-Spielen, es hätte auch ein Buch sein können. Zum Beispiel. Ja. Und nicht selten hat man dann ausgepackt und hast gedacht, oh, hier, geil, die Enttäuschung. Zelda 2 und was war's? Ein Duden. Ja, weißt du, was ganz fies ist? Ich glaube, speziell für das NES gibt es in der Größe von den Spielekassetten, also mit Verpackung und alles, das NES Cleaning Kit. Ne, so eine Art, womit du die Kontakte sauber machst. Ja. Es sieht aber verpackt aus, genau geformt wie eine NES-Kassette. Und da kann ich mir vorstellen, dass irgendwelche doch sehr preisbewussten Eltern da mal zugeschlagen haben, weil das ist ja günstiger als die anderen. Das war dann ein freudiges Weihnachtsfest beim Auspacken. Oder ja. Die Omas, die es dann kaufen, so, ach Kleiner, ich hab dir was mitgebracht. Naja, wie sah es denn bei dir aus, Marc? Also du bist ja ein bisschen, ich will ja nicht sagen andere Generation, aber du bist ja schon ein paar Jährchen auseinander von uns. Ich habe mich damals immer über Atari VCS-Spiele gefreut zu Weihnachten. Wie alt bist du denn? Verdammt alt. Sag. Noch 37. Ach du Scheiße. Aber ich hoffe, das schneidest du raus. Ich mache es laut und wiederhole es jetzt 5-mal. Noch 37. Ich wollte sagen, wir sollten langsam reden. Ja. Damit du es auch verstehst, alles, Marc. Sonst Zelda auch bei mir. Ich nehme mir das eigentlich auch jetzt die letzten Jahre immer wieder vor, mindestens ein Zelda-Spiel über die Weihnachtsfeiertage durchzuspielen, weil gibt ja auch dann irgendwie nichts im Fernsehen und gibt's nur Essen und da lohnt sich das. Du meinst, du kannst dich mit der vollgeschlagenen Plauze eh nicht einen Meter weit bewegen, außer vor dem Fernseher hin und da kurz mal das alte NES oder Super Nintendo sowas einzuschalten. Ja, und dann auch natürlich nur ein altes Spiel, damit man ja nicht irgendwie mit der Wiimote spielen muss, damit man irgendwie sich nicht bewegt. Ja, man spürt irgendwann das Alter einfach. Ja, Rheuma und so. Nee, aber wie ihr beide schon ausgeführt habt, also so Spielen an Weihnachten, da hatten wir ja auch schon mal einen separaten Cast gemacht. Den findet ihr auch im RSS-Feed vom letzten Jahr. Weihnachten und Spiele haben Ede und Nils auch ausführlich ihre Weihnachtserlebnisse und Geschenke-Auspack-Aktionen, damit die Eltern es nicht merken, ausgeführt. Diesmal drehen wir aber es natürlich alles speziell um Legend of Zelda hin, weil eben... Ja, okay, es steht momentan kein aktuelles Spiel an. Du hast Skyward Sword in der Entwicklung, was irgendwann, ja, hoffentlich mal im Laufe des Sommers rauskommt. Da werden wir auch noch zu sprechen kommen, dass es eh in eine Richtung geht, die, glaube ich, nicht jedem jetzt momentan gefällt, wie es allgemein mit der Legend of Zelda-Reihe war. Aber für viele Jahre hat es quasi für mich auch wirklich die Kindheit definiert. Weil das war so ein Ding, wo ich, der eigentlich eher aus dem Computerspielelager damals gekommen ist, dann... sagen wir mal in Anführungsstrichen, auch wenn man die jetzt nicht sieht, komplexere Spiele gewohnt war, als das, was du auf der Konsole hattest, wie drückst auf den Knopf und dann springt Mario, drückst auf den Knopf und dann ballert das Schiff. Da war Legend of Zelda auf einmal so eine, ja, fast schon anspruchsvolle Mischung aus Abenteuer, Action, alles drum, was du auf der Konsole eigentlich nicht hattest. Also ich würde auch sagen, dass Zelda für mich so der Einstieg war in die Welt der Rollenspiele. Also ist ja auch mittlerweile bekannt, dass ich eher, ich mag zwar eigentlich fast alles außer Rennspiele, aber so am liebsten halt RPGs und gerne natürlich auch Strategie und alles, was da irgendwie so mit in dieses Genre reinkommt, was eben ein bisschen komplexer ist. Und gerade damals auf Konsolen, du hast ja eben angesprochen, gab es halt Jump'n'Runs und weiß ich nicht, alles relativ simpel. Und Zelda war dann zusammen mit Metroid das erste Mal, wo ich diesen Wunsch des Entdeckens und des freien, im Prinzip sich Bewegens und Forschens und Abenteuer Genuss hatte. Und deshalb ist für mich Zelda, also gerade auch Zelda 1, so ein ganz wichtiges Element in meiner Videospiellaufbahn. Wenn Zelda nicht gewesen wäre, hätte ich vielleicht nie so diese Leidenschaft fürs Videospielen gehabt, glaube ich. Also das war wirklich eines der prägendsten Elemente, an die ich mich so erinnern kann, der erste Teil. Ich glaube, speziell für unsere Generation hier ist es ja das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt gewesen. Wir waren im empfänglichen Alter, sagen wir es mal dafür, dass so ein Spiel gleich prägen kann, wie der eigene Spielegeschmack, wie die eigene Spielentwicklung dann passieren kann. Und es hat zusammengepasst, dass du dann zu dem Alter ausgerechnet das Spiel bekommen hast. Da hast du dich mit dem Spiel sozusagen weiterentwickelt oder hattest das Gefühl jedenfalls gehabt. Und du hast ja schon kurz ausgeführt, Ede, kommen wir gleich nochmal zu dir dann, Marc. Kannst du dich noch irgendwie dann erinnern, das erste Mal Legend of Zelda spielen oder irgendwie so ganz grob, kannst du dich noch an den Kontakt erinnern, wie du mit Legend of Zelda dann zusammengekommen bist? Es muss in etwa genauso gewesen sein wie fast alle anfänglichen NES-Spiele über meinen Nachbarn. Ich habe die Story, glaube ich, schon mal erzählt, dass mein Nachbar, das war ein Junge, der war so, ich weiß gar nicht, 8 Jahre älter und hatte halt ein NES und da bin ich dann immer rüber und habe dann da zugeguckt und der hat mich eigentlich so in diese Welt eingeführt und über den bin ich dann auch zum ersten Mal mit Zelda in Kontakt gekommen und ich erinnere mich halt vor allen Dingen an dieses goldene Modul, was halt damals irgendwie schon einen geflasht hat und irgendwie einfach aus der Reihe tanzte. Und ja, so eine Art Bling-Bling warst du nicht gewohnt dann. Ja, ne? Das hat irgendwie Scheiße schon, vorher. Genau, das hat schon was Besonderes gehabt, dieses Modul, wie das aussah und ich kann mich jetzt auch nicht mehr so ganz genau erinnern, wie es dann war. Ich weiß nicht mehr, ob ich es gekauft hatte oder von ihm ausgeliehen habe oder so, aber ich erinnere mich zum Beispiel noch ganz explizit an einzelne Rätsel oder an, und wer mich kennt, der weiß, dass mein Gehirn eigentlich alle Sachen, die innerhalb von einer Woche passiert sind, wieder vergisst. Das ist so wie Kelly Bundy, ein neuer Gedanke kommt rein, ein alter muss sich dafür verabschieden, aber so ein paar Sachen sind abgespeichert und dazu gehören halt tatsächlich wirklich Zelda-Passagen. Also ich könnte wahrscheinlich noch genau sagen, welchen Grabstein man auf dem Graveyard schieben muss, um in den Dungeon zu kommen. Das ist irgendwie immer noch in meinem Kopf, ja. Mhm. Und ja, ja, also die Art des Spiels hat es, glaube ich, auch sehr, sehr begünstigt. Ne? Hast du noch konkrete Gedanken dran, Marc? Also du warst ja schon ein bisschen älter dann dort. Konkrete Gedanken jetzt an das Spielen eigentlich nicht, aber ich kann mich auch noch dran erinnern, wenn man die Packung irgendwie gesehen hat im Kaufhaus, das irgendwie ganz besonders war, weil dann Loch, ja, genau. Stimmt, Loch da drin Loch, war. Damit du sehen und da konnte man nämlich sehen, wie dieses Modul ist. Das war, glaube ich, immer ein Teil von diesem Emblem, war ausgespart. Und das war immer was ganz Besonderes. Und dachte man nur so, oh, das muss ja was ganz, ganz Tolles sein. Dann blinkt dir das da auch so durch. Und, aber ja, zumal das war ja auch eine Zeit, wo man als Kind, sag ich mal, da gab es ja nicht so die Informationsmöglichkeiten, die es heute gab. Es gab keine Videospielzeitschriften, es gab keine, kein Internet oder irgendwas, sondern du bist in einen Laden gegangen, hattest da 10 Spiele und da waren halt ein paar Cover und dann hast du die umgedreht und wenn das Bild cool war oder auf dem Cover möglichst viele verschiedene Figuren waren, hast du gedacht, geiles Spiel, das muss ich zocken. Und wenn du dann da dieses epische, goldene Ding da siehst, das ist natürlich schon auch smart gewesen von Nintendo. Also auch die Unschuld, die man dann irgendwie so noch hat, dass man glaubt, so, oh, der Klappentext, das hört sich verdammt gut an, das muss ein gutes Spiel sein. Aber das, ja, da baust du dir auch eben die Erfahrungswerte mit auf, weil viele Spiele enttäuschen dich natürlich irgendwann, oder das hast du damals als Kind natürlich nicht so wirklich richtig als Enttäuschung empfunden. Da war das Spiel hart und du warst eben schwach, wenn du es nicht geschafft hast. Ja. Aber Zelda war eben, da hat alles so zusammengepasst von wegen der Appeal an der Packung, der Klappentext, der Look, das Modul und alles. Und da drin war eben auch ein geiles Spiel, wo du gesagt hast, hey, wenn es nach was aussieht, dann ist es bestimmt auch cool. Das hat echt prägende Gedanken gehabt. Ne? Ich hatte das mal bei mir ausgeführt. Ich war ja leider nie ein NES-Kind, sondern ich hatte ein Master System gehabt und dann andere Sachen gespielt. Auch lange Zeit übrigens, hier habe ich mir gewünscht und nie bekommen, Golden Axe Warrior. Ich wollte es gerade sagen. Der alte Zelda-Klon, kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe auch nur Kaufhauskontakte gehabt zum Anfang mit Legend of Zelda, wo im Kaufhaus dann die NES-Stationen aufgebaut waren. Vielleicht mit diesem, wer sich noch daran erinnern kann, da war so eine Art, wie so eine Automat-Wechselkasten, Nintendo 10-in-1. Ja, klar, irgendwie mit so Fächern für Nintendo. Genau, wo ich dann davor stand und dachte, das ist das geilste Ding aller Zeiten. Ja, du hast so eine Batterie an so 20 NES-Spielen, wo da auch noch ein Timer eingestellt werden kann, also damit die Kaufhaus-Kiddies nicht dann jetzt den ganzen Tag da rumhängen. Wechseln. Und in einem von dem drin, das war hier, glaube ich, im Kaufhof in Hamburg, da war der Fernseher auch ganz weit oben montiert. Man musste, habe schon Nackenstarre bekommen, wenn man dazugeguckt hat als kleines Kind. Aber dort habe ich Legend of Zelda das erste Mal gesehen, da war ich mit einem Kumpel unterwegs, der hat sich das dann auch irgendwann gekauft. Und ich konnte dann, wenn ich ihn besucht habe, kurz mal ein bisschen an Legend of Zelda schnuppern, aber leider nie das selber richtig spielen. Ich habe es durchgespielt, vor 2 Jahren das erste Mal. Echt? Ja, ich hatte es vorher nie durchgespielt. Ich habe hier ein bisschen gezockt, da ein wenig, aber wenn du nicht die Gelegenheit hast, am Stück dran zu sitzen, habe ich das erste Legend of Zelda auch erst vor 2 Jährchen, seitdem das in mehreren Collections oder sowas aufgelegt wurde, dann erst durchgespielt. Deshalb sind meine Gedanken da auch relativ frisch. Aber damals war es eben so ein bisschen der heilige Gral fast schon, der golden geglänzt hat. Selbst wenn ich mir den hätte kaufen können, was ich mit meinen 2 Mark Taschengeld in der Woche nicht gemacht hätte oder nicht hätte machen können, ich hätte es nicht spielen können. Immer so, ja, das Nintendo-Magazin gelesen und mir dann rausgeschrieben, okay, wenn du das NES mal hast, dann nimmst du mal das Spiel mit, das. Das sind alles Wunschträume geblieben natürlich. Ich glaube, was dazu noch kommt, weil wir eben gerade gesprochen haben, dass einen das so angefixt hat, wenn man ein bisschen jünger ist, dann sind ja auch so noch Jugendhelden sowas wie Robin Hood oder so ein Abenteuer. Und wenn man dann sieht, so ein grün gekleideter Jüngling, der dann irgendwie mit Waffen, mit Schwert und Schild rumrennt. Das ist auch wirklich so Abenteuer, wo man das dann verbindet. Oh, diese spannenden Sachen, die man im Fernsehen gerne sieht. Und dann möchte man natürlich auch selber spielen. Also das hat einen schon ganz leicht angefixt. Es sind so die Grundkonzepte, die so ein Kind anmachen können, ja, wie Abenteuer und Elfen und Fantasy-Zeug, so runtergebrochen eben, dass es gut verdaulich ist, sagen wir es mal. Es hat nicht zu viel Schnörkel gehabt. Es war Anime-Stil kannst du es noch nicht wirklich nennen. Da hattest du ja so, auch finde ich immer, die alten NES-Zeichnungen in dem Handbuch, die du danach gesehen hast. Das waren so coole, lustige Artworks, die dann noch ganz anime-mäßig waren, aber doch schon anders aussahen als das, was du vom Fernsehen her kanntest und hat einen guten Appeal gehabt. Kurz, natürlich, fast jeder kennt Zelda. Ich denke mal, viele Leute, die jetzt hier zuhören, kennen es auch. Die Eckpunkte vom Spiel her, die Grundlage ist ja relativ easy. Du bist ja ein kleiner Elfenjunge, genannt Link, bist im Land Hyrule. Und Prinzessin Zelda wurde entführt vom bösen Schweinemann Ganon. Und es liegt nun an dir, diese Prinzessin wieder zurückzuholen. Und diese Prinzessin holst du zurück, indem du über das Land Hyrule dann wandern kannst und dort Teile der Triforce einsammelst. Oder Triforce, wie wir coolen Kinder gesagt haben. Ich glaube, Triforce müsste das richtig sein. Ich habe auch Castlevania gesagt für 20 Jahre. Also Da richtige Aussprache ist mir da relativ wumpe. Und die Tree Force, eben ja auch ein sehr mittlerweile bezeichnendes Symbol. Ne? Drei Dreiecke, so angelegt, dass sie ein großes Dreieck dann ausführen. Was war es nochmal? Was ist es aufgeteilt? Ein Dreieck Courage, Wisdom, also Strength, oder? Courage, Wisdom and Strength. Ne? Also dann Courage, was war es nochmal? da spricht der Anglist dann in mir. Courage war hier Mut, Weisheit und Kraft. Ja, es war irgendwie so, Ganon war, ich glaube, das wurde im ersten Spiel noch nicht so reiteriert. Das wird ja alles, dadurch, dass es so viele Spiele gab, dann aufgefüllt langsam die Story. Ja, was du sagst, ist vollkommen richtig. Ganon, also man muss sagen, Zelda hatte eigentlich nie so den starken Bösewicht wie zum Beispiel Bowser in Mario. Also nicht stark im Sinne von, dass der nicht böse war oder so, sondern der war einfach nicht so grafisch, nicht so präsent. Also im ersten Teil war das, glaube ich, einfach nur ein schwarzer Schatten oder so. Den hast du gar nicht mehr so richtig. Also du hattest nicht so ein konkretes Feindbild vor Augen. Später haben die den, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich da falsch bin. Ich glaube, Ganon hat erst später im Laufe der Serien so diese Schweinsform, hatte der schon im ersten Teil? Ich glaube, im zweiten hatte sie auf jeden Fall. Da gab es ja auch den berühmten Game Over Screen, genau, wo der als schwarze Schweinesilhouette von dem roten Bildschirm sich kaputt hat. Ich glaube, er war schon schweinemäßig unterwegs. Das hast du aber erst gefunden, wenn du ihn bekämpft hast am Ende. Genau, also das meine ich ja. Also bei Bowser weißt du direkt von Anfang an, aha, das ist der komische Drache. Und ja, bei Zelda gab es eigentlich war eher die Mission im Vordergrund. Also klar, die Prinzessin und also es war bei mir auch so, ich war nie so derjenige, ich glaube, das ging mir aber bei fast allen Videospielen, ich war nie so der Typ, der so krass connected hat immer mit den Helden oder so, sondern mir ging es immer um die Story und um die motivierenden Elemente. Also ich war nie so, oh geil, Link ist so cool, sondern für mich war es immer, oh geil, diese Welt ist so groß und hier gibt es so viel zu entdecken. Das war für mich immer so die Triebfeder. Ja, das war ja auch im Grunde das meiste Konzept der Spiele. Es wird ja mittlerweile sehr viel auf Charakterbildung gesetzt. Und heutzutage, damals, das ist ja auch einer der Gründe, warum bei vielen Rollenspielen du es vorher immer hattest und mittlerweile, glaube ich, bei einer Handvoll immer noch, dass du keinen Charakter hast, der selber spricht aktiv, sondern der Charakter ist ein Standbild für oder sozusagen das Stand-in für dich, dein Avatar im Spiel. Link hat gerade genug Charakter gehabt, dass es wie eine coolere Variante von dir selbst wirkt und nicht in die Quere kommt mit deinem Abenteuererlebnis. Und aber der spricht doch bis heute auch noch nicht, oder? Bis heute spricht er nicht, Also es wird ja impliziert, dass er spricht, dass die anderen dann zuhören. Und Sprachausgabe und sowas gibt es ja auch nicht, außer jetzt den Kampfschreien. Doch. Also, ja, aber Link macht das nicht. Nee, die anderen haben die Nintendo-Brabbelsprache. Aber das ist auch damals eben ein bildendes Element gewesen. Ich kann das total nachvollziehen, weil diese Welt, die in Legend of Zelda 1 aufgebaut wurde, die war, wenn man dann an so vergleichbare Konsolenspiele denkt, Metroid hattest du natürlich auch einen großen Erkundungsfaktor, aber das ist so ziemlich das Einzige, was du damals zu der Zeit hattest. Du hattest eine echt riesige Weltkarte, die du von oben gesehen hast, die aus, ich glaube, da hast du ja noch einen Bildschirm damals gezählt. Dieses Spiel ist 175 Bildschirme groß, die dann so hin und her gewechselt sind, wenn man mal am Rand gewesen ist. Und ich glaube auch ein Faktor, wo du dich dann, Ede, ganz speziell gut daran erinnern kannst, wie die Rätsel damals gewesen sind. Legend of Zelda hat herausgefordert bei dir im Kopf, da ist versteckt Zeug drin. Genau. Du konntest irgendwelche Gänge frei bomben, du konntest irgendwo rüber mit einer Leiter über Wasser rübergehen und es hat quasi von dir gewollt, dass du jeden Bildschirm Zentimeter für Zentimeter absuchst. Und das hast du damals auch gemacht und gerne. Exakt, das ist dieses Element, was ich bis heute liebe in Spielen, wenn du läufst irgendwo am Anfang schon wo vorbei und du siehst, ey, da ist bestimmt was, aber da kann ich jetzt noch nicht hin, weil mir fehlt irgendwie Gegenstand X. Und irgendwann im Laufe des Spiels, 5, 6, 10 Stunden später, findest du dir diesen Gegenstand und dann macht es bei dir Klingeling im besten Fall. Da war doch was am Anfang. Und dann gehst du zurück, bombst da irgendwie was hin, bombst da irgendwas weg und dann ist da was. Und dieses Erfolgserlebnis, dass du da selber drauf gekommen bist, also dass das nicht eigentlich Ziel deiner Mission ist, sondern dass dein eigener Forscherdrang im Prinzip belohnt wird. Das ist auch heute noch eines der Elemente, die ich am meisten liebe bei Spielen, weshalb ich ja auch so zum Beispiel so Probleme mit den neuen Final Fantasies habe, weil mir die einfach zu linear sind, weil die Story alleine mir nicht reicht, weil dann gucke ich lieber einen Film oder weiß ich nicht, eine Serie. Aber ich mag dieses Element des dieser freien Welt. Deshalb mag ich lieber Open-World-Spiele aller, also Open-World in Anführungsstrichen, sowas wie Fallout, ich lieber als Mass Effect, weil Mass Effect zwar geiler in Szene gesetzt ist, aber sehr linear ist. Aber bei Fallout bin ich einfach in einer freien Welt und ich kann von Anfang an überall hin und es ist nur meiner Orientierung im Prinzip geschuldet, was passiert. Und das hat Zelda schon sehr früh auch gemacht, weil du kannst ja theoretisch wirklich überall hin. Das ist, glaube ich, auch das Problem an Zelda, was Leute, also wenn man es jetzt nochmal spielt, dann fällt einem das auf, das hat praktisch gar kein Tutorial oder so. Du wirst einfach in diese Welt reingeschmissen, du kannst irgendwie überall hingehen. Und man erfährt auch nicht so, oh, geh zuerst dahin oder so. Und dieses, ich glaube, wenn man heutigen Jugendlichen oder irgendwelchen Leuten das jetzt vorsetzen würde, dann würden die nach 10 Minuten ausmachen, weil sie nicht wissen, was sie eigentlich machen sollen. Na gut, wenn du heutige Jugendliche oder sowas dann nimmst, die haben natürlich vor, Erfahrung durch andere Spiele. Wenn ein Nichtzocker daran geht, das ist ja eigentlich eine clevere Sache gewesen, wie Zelda das aufgebaut hat, du machst dir dein Tutorial selbst und alles und jeder, man sagt es ja immer so schön, wenn ein Spiel so Open-World-mäßig ist, wo man Zelda ja fast schon ein bisschen dahin bezeichnen könnte, nach heutigen Gesichtspunkten, baust du dir dein Abenteuer dort auch selber zusammen und wenn du jetzt nicht unter den aktuellen Voraussetzungen gehst, wo speziell bei Zelda auch ja sehr, du wirst ja mittlerweile sehr, sehr an der Hand gehalten. Ja. Na, also jedes Zelda hat quasi ein Tutorial, das mindestens 6-7 Stunden oder sowas geht, ja, wo du nach und nach dann alles erlernst. Erstmal das Schwert kriegt, geht es da auch erstmal ein paar Stunden. Aber das ist zum Beispiel bei Zelda 1, gehst du einfach los und du kannst theoretisch, ich weiß, also korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber du kannst theoretisch direkt in den zweiten Dungeon gehen. Nur kommst du dann halt einfach bis zu einem gewissen Punkt, weil dir fehlt irgendwas. Und dann gehst du raus und du suchst die Welt ab. Und dann bist du da und sagst, okay, hier komme ich auch nicht weiter, muss ich in die andere Richtung gehen. Und irgendwie ist das schon eine geile Art und Weise, die Spielwelt kennenzulernen, weil dadurch lernst du ja auch die Welt viel besser kennen, weil du vielleicht schon mal an einem Ort warst, wo du zum falschen Zeitpunkt warst, aber du kennst den Ort schon und dann kriegst du irgendwas und sagst so, ey, du musst zum Wasserfall des Todes und du weißt, ach, der Wasserfall, weißt du, war ich ja schon vor 5 Stunden. Ja, das finde ich sehr schön, wenn man sich einfach so, ich will es jetzt nicht verlieben nennen in die Spielewelt, aber sie so gut kennenlernen kann, dass du einfach genau, dass du weißt, wo du dort bist. Diese Verbindung hast du ja bei vielen Spielen dann heute nicht mehr. Einerseits, wenn die so linear und wirklich unspektakulär in der Hinsicht, dass du einfach dir dann nichts merken kannst, aufgebaut sind. Final Fantasy 13 ein gutes Beispiel. Ich finde, als Spiel ist es ganz cool, ne? Als Rollenspiel und Open-World-Spiel funktioniert es gar nicht, weil die Welt ist mir dort total suspekt, egal, ich habe keinerlei Connection dazu. Bei Zelda lerne ich jeden, oder beim ersten Zelda speziell, habe ich alles, genau, du hast es alles kennengelernt und vor allem, du konntest es dann irgendwann auch so spielen, wie du wolltest. Ich kenne genug Leute, die dann gesagt haben, hey, die Herzen einsammeln, womit du deine Energie auflädst, das ist optional. Ich spiele das jetzt mal mit den 3 Herzen am Anfang nur durch. Mhm. Ne? Und dann kannst du auch selber entscheiden, was für ein Abenteuer du dir daraus machst. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Faktor gewesen. Und was halt, glaube ich, auch bei Zelda auch noch geil ist, ist, dass es im Prinzip 2 Welten gibt. Nämlich einmal die Oberwelt an sich und die Dungeons. Ja. Und das ist ja auch nochmal eine geile Sache. Du hast diese für damalige Verhältnisse sehr große Oberwelt und dann gehst du in einen Dungeon rein und in diesem Dungeon passiert dann auch nochmal so richtig viel. Du hast ein Labyrinth, du hast da Schatzkisten, du hast Rätsel und so und davon gab es, ich glaube, 8 Burgen gab es im ersten Teil. Genau, es gab 8 und nochmal, wenn du es durchgespielt hast, glaube ich, gab es ich glaube, die waren nicht gespiegelt, die Dungeons, sondern du hast teilweise andere Dungeons. Ja, verändert. Die haben sie verändert, das Spiel. Ich habe es 2-mal durchgezockt. Du musstest im 8. Dungeon beim 2. durchzocken, war es so schwer, dass du durch durchsichtige Wände gehen musstest. ich habe tatsächlich Zelda, das finde ich auch geil bis heute, muss ich sagen, dass Zelda 1 eine wirklich gute Möglichkeit bietet, es nochmal zu zocken, denn wenn ihr es einmal durchgezockt habt, könnt ihr weiter zocken. Also ihr startet dann wieder von Anfang an, müsst wieder in die 8 Dungeons, aber die 8 Dungeons sind komplett neu layoutet. Das heißt, neue Rätsel und einfach viel krasser. Und im letzten Dungeon, wenn man es zum 2. Mal durchzockt, musst du wirklich durch, dann kannst du die Wände nicht mehr bomben, sondern du musst an die Wand gehen und dann drückst du in die Richtung und dann geht er durch die Wand durch. Und das ist halt, und du musst dann auch in der richtigen Reihenfolge lang gehen, sonst, oh Gott, das fand ich immer sehr aufwendig, startest du wieder irgendwie am Anfang und so Geschichten. Das war richtig krass, weil damals gab es kein Internet, wo du mal dir eben die Karte ausdrucken konntest, sondern da hast du halt einfach mal locker 5 bis 10 Stunden in diesem Dungeon verbracht, um rauszufinden, wie du zum Endgegner kommst. Und das war halt echt nochmal was anderes. Und damals Ich meine, Zelda 1, wie alt ist das? 25 Jahre? Also rausgekommen ist 86. Es, also hierzulande war es 87 also in Europa. 23 Jahre. Also 23 Jahre. Deshalb meine ich ja auch, das richtige Spiel zur richtigen Zeit. Das hat uns in dem Alter erwischt, wo wir einerseits aufnahmefähig sind dafür und auch noch die Geduld haben, das so zu spielen. Deshalb hast du das auch noch so gut im Gedächtnis. Deswegen meinte ich auch so, irgendwie Geduld ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor bei diesem Spiel. Weil wenn du keine Lust hast auf so eine große Welt, wo du praktisch keine richtigen Ziele erstmal vorgegeben hast, dass viele dann auch nach kurzer Zeit den Spaß dran finden, da muss man sich auch durchbeißen, wirklich, um das dann halt durchzuspielen. Zumal ja auch die Story relativ dünn war. Es gab ja nicht groß, es war ja kein Rollenspiel im Sinne, gab keine große Stadt, wo du reingegangen bist und mit 20 Leuten haben die da was erzählt oder so, à la Final Fantasy, sondern im Prinzip gab es, das Wichtigste wurde dir gesagt, ja, also bist in den Shop gegangen und er hat dir gesagt, das sind meine Gegenstände. Kauf mal, ja. Also es gab ja wenig wirklich krasse Story-Elemente. Die Story-Elemente gab es nur in Form von Gegenständen oder... Und das Buch, halt das Booklet, was dabei war, wo dann halt die Geschichte erzählt wurde, die Einleitung und dann den Rest musst du dir halt vorstellen. Ja. Es war angenehm simpel in dem Kontext, dass ich mich nicht einfach mit dem beschäftigen muss, worauf ich dann eventuell keinen Bock gehabt hätte. Das haben andere Zelda-Spiele ja, also es ist ja immer wieder dann im Laufe der Serie dann ein bisschen mehr da gemacht worden und war ja quasi auf einem Konzept basiert, wo einfach die Charaktere gleich waren und dann eine neue Story drum gemacht wurde. Aber das finde ich, oder das schätze ich noch an dem ersten Zelda sehr, dass es einfach so funktioniert, ohne dass selbst jemand wie ich, der storylastige Spiele gerne mag, dort auch sehr gut damit zurechtkommt. Und dann kam Zelda 2. Zu Zelda 1 noch ganz kurz. Das war auch das erste Spiel, was ja eine Batterie hatte, was ja auch schon davon zeugt, dann, dass man da halt lange dran sitzt. Ja, ne? rein technische Details. Das war ja ursprünglich mal gedacht, das erste Zelda, ich glaube in Japan ist es auch so rausgekommen, auf dem NES hierzulande, aber vorher war es auf dem Famicom Disk System. Das war dieses Diskettenlaufwerk, was es speziell nur für Legend of Zelda dort in Japan gegeben hat, wo du auf der Spiel auf Diskette bekommen hast und dort auch selber speichern konntest da drauf. Das ist hier in Europa nie rausgekommen, deshalb, weil das sonst ohne Batterie nicht funktioniert hätte, war es das erste Modul, was auch eine Batterie eingebaut hat und die auch gebraucht hat. Selbst Super Mario 3, was 4 oder 5 Jahre später kam, hatte zum Beispiel keine Batterie auf dem NES. Ne, wo nicht lange angelassen, Super Mario 3 hatte Super Mario 3 hat keine Batterie auf dem NES gehabt. Schön über Nacht angelassen, weil ich weit gekommen bin und so. Bloß nicht. Irgendwann hast du gelernt, wie das mit den Warp-Flöten funktioniert, aber du siehst, das Spiel war so wichtig, dass in der Zeit, wo kaum Batterien verbaut wurden, dort extra eine reingetan wurde, damit du speichern kannst. Ihr habt recht, Super Mario World hatte eine Batterie. Super Mario World hatte das erste Mal und dann Super Mario All-Stars konntest du endlich speichern bei den alten. Aber bis dahin kein Super Mario eine Batterie gehabt. Und selbst wenn Super Mario keine Batterie bekommt, das hat schon eine Ausnahmestellung, dass bei Zelda eine drin ist. Das war 87 gewesen, wo es hierzulande rausgekommen ist. Wir hatten uns, glaube ich, in Richtung Super, bei dem Super Mario Podcast darüber unterhalten, diese berühmten Teil 2 Spiele auf dem NES, ja, wo du den ersten erfolgreichen Teil hast und der zweite das Konzept komplett umschmeißt. Super Mario 2 oder Super Mario Bros. 2 war ja ein sehr, sehr unterschiedliches Spiel zu Super Mario Bros. 1. Dasselbe zum Beispiel bei Castlevania mit Simon's Quest, verglichen mit dem ersten Castlevania, wo du dann ein fast schon abenteuermäßiges Metroid-mäßiges Spiel dann hattest. Legend of Zelda 2 ist auch, schwarze Schaf will ich da jetzt auch nicht da sagen, weil das hat ja einen unterschiedlichen Kontext. Also viele Leute mögen es momentan oder mittlerweile nicht mehr, weil es doch sehr, sehr anders ist als das gewohnte Gameplay, was du mittlerweile von Zelda gewohnt bist. Zelda 2 Adventure auf Link. Genau, das heißt auch nicht The Legend of Zelda. Ist doch das Einzige, was in der Serie nicht so heißt. Ja. Das heißt wirklich nur Zelda 2 Adventure of Link. Ja. Also ich bin einer der großen Verfechter von Zelda 2. Ich habe das auch genauso, bin ich da rangekommen wie an den ersten Teil, nämlich auch wieder über meinen Nachbarn. Und damals, muss ich sagen, habe ich ja noch nie ein Rollenspiel gezockt. Heute weiß ich, dass Zelda 2 im Prinzip ein klassisches JRPG-Light ist, wenn man so will. Es gab Levelaufstieg, es gab eine Oberwelt mit Random Encounters, so ungefähr, wenn du es willst. Was halt das, der größte Unterschied eigentlich auch schon war, ist eben einfach diese Oberwelt, die nicht mehr wie bei Zelda war, dass du wirklich als Link, also als diese kämpfende Figur durch die Welt gelaufen bist, sondern quasi als ein Symbol über diese Oberfläche. Und dann wurde dir ein Dorf angezeigt, das war dann ein viereckiges Pixel. Und wenn du auf dieses viereckige Pixel gegangen bist, warst du in der Stadt. Und da kam dann der Unterschied, nämlich quasi wie bei einem Jump'n'Run aus der Seitenansicht, also nicht mehr Vogelperspektive, du konntest springen, was du bei Zelda nicht konntest, und dich ducken, also es war im Prinzip wie ein Action-Plattformer fast. Du hattest, wie gesagt, schon Levelaufstieg, das heißt, du hast Gegner verhauen, konntest aufsteigen, konntest Punkte verteilen, und was halt interessant daran war, ist, dass natürlich auch das gesamte Rätseldesign in den Dungeons musste sich ja dieser neuen Perspektive anpassen, während in Zelda 1 alles Vogelperspektive war und du halt einen Block irgendwie in die vier Himmelsrichtungen schieben konntest, ging das bei Zelda 2 in der Form nicht mehr. Und das war natürlich für viele ein absoluter Schock, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich persönlich kann voll nachvollziehen, wenn man sagt, irgendwie ist das gar kein Zelda. Mag sein, aber es ist irgendwie ein geiles Spiel. Und mit Link als Charakter. Ich war, das ist eigentlich von der Welt riesengroß, oder hatte ich zumindest den Eindruck, und sauschwer, also wirklich unfassbar, ein unfassbar schweres Spiel. Man musste ja wirklich, also ich habe, weiß ich nicht, was ich da alles erlebe. Und auch gerade deshalb, weil man auch wieder sehr frei war. Du konntest relativ frei irgendwo hingehen und bist auf einmal wirklich in Gebieten gelandet, wo du gemerkt hast, alter Schwede, was sind denn hier für Gegner? Ja, also ich muss sagen, ich finde das bis heute ein sehr mutiges Spiel und das erste richtige JRPG, was ich gezockt habe. Ja, du kannst auch wirklich sagen, also wenn du es von heutigen Betrachtungsweise da rangehst, kannst du sagen, es ist kein richtiges Zelda, aber damals wusstest du ja noch nicht wirklich, genau, was ein richtiges Zelda ist. Genau, ne? Es hätte genauso gut in die andere Richtung hingehen können, die Adventure of Link dann aufgeführt hat. Und ich muss da auch sagen, ich habe es relativ zeitgleich mit dem ersten Zelda kennengelernt, weil, wie gesagt, kein eigenes gab. Mit dem Kumpel dann im Kaufhaus gespielt, irgendwann hat er sich die Dinger geholt. Und ich empfand es auch als jemand, der dann in Sachen Konsolen ungeübter ist damals. Mit einem Gamepad, mein Master System hatte ich erst ein bisschen später. Ich habe hauptsächlich am C64er gespielt, damals mit Joysticks und so weiter. Also da brauchst du, um Adventure of Link vernünftig spielen zu können, schon einen sehr, sehr guten Skill am Gamepad. Und das NES-Pad ist eigentlich relativ präzise, was so solche Sachen angeht. Aber mit den neuen Fähigkeiten, die Link hat, mit Springen, mit Ducken, mit Blocken, mit Abwehren, unsichtbare Gegner, die dir entgegenfliegen. Du brauchst die Fackel, sonst siehst du die Schüsse nicht der Gegner, die dir kommen in Höhlen und so weiter. Da bist du als nicht versierter Spieler, wo du auch nicht das Spiel zu Hause hast und es nicht da nicht Zeit investieren kannst, um dir deine Skills aufzubauen, bin ich da gnadenlos verreckt. Und ich hab's, das ist dann auch das einzige Zelda-Spiel, ich habe das erste, wie gesagt, nochmal durchgespielt, das zweite habe ich nicht mehr geschafft. Jetzt da hatte ich auch nicht mehr die Muße, mich dort reinzubringen, habe ein paar Dungeons da weit gespielt, ich habe das meiste zugeguckt damals, und ich find's, es ist ein sehr, sehr mutiges Spiel, wie du das dann ausgeführt hast. Ich kann diesen ganzen Hass, den es teilweise abbekommt, einfach nur, weil es anders ist und schwerer ist, nicht wirklich verstehen, weil jeder, der dann Zelda in der mittlerweile klassischen Art mag, der hat sehr, sehr viele Spiele, um sich da auszutoben. Und nur weil Adventure of Link anders ist, muss man es nicht unbedingt so abkanzeln. Ja, finde ich auch. Also das erinnert mich immer ein bisschen an, was später rausgekommen ist, ActTracer. So von der Art, wie es irgendwie funktioniert. Auch bisschen, mit der Oberwelt. Ich hätte auch Wonderboy gesagt. Wonderboy, also auch, genau. Die späteren jedenfalls. Und also ich fand auch, das Spiel war echt ganz schön happig schwer. Und weil die Gegner dann auch sozusagen mit ihren Schildern oben, unten blocken. Du musst wirklich mit Taktik an die Gegner rangehen. Und im ersten Spiel war das meistens in den Dungeons so oder in den Folgen, dass manche Gegner einfach so Kanonenfutter waren. Und hier hat man immer ordentlich gekriegt dann von den Gegnern. Fand ich auch ziemlich schwieriges Spiel. Ja, es ist ein sehr experimentelles Spiel gewesen. Mir hat es echt gewundert, dass sehr viele Elemente, die dort ausprobiert wurden, einfach wieder komplett fallen gelassen wurden. Und es muss anscheinend ja eine Art, entweder war es viel negatives Feedback oder Feedback in der einen Art, dass ich ja viele Kinder einfach überfordert gefühlt haben, weil da kommen wir ja gleich darauf zu sprechen, beim nächsten Teil wurde ja alles wieder quasi zurückgeschraubt, was diese ganze Entwicklung angeht, aber alleine die Seitenperspektive, die richtige Rollenspielelemente mit Erfahrung Erfahrungspunkten, wo du richtig dann Counter hast, die hochgehen mit Zahlen, wo du Gebiete findest, was übrigens, was die Größe nochmal dieses der neuen Welt nochmal echt herausgestellt hat, ist ja, dass die komplette Map des ersten Spiels ist irgendwie so ein kleiner Teil, eine kleine Ecke in der Oberwelt von Adventures of Link. Mhm. Also da siehst du schon, dass du dort einfach so eine riesige, expansive Riesenwelt hast mit unterschiedlichen Städten, mit geheimen Gängen. Ja, vor allen Dingen, das Krasse war ja, du bist auf dieser Oberfläche oder auf dieser Oberwelt gelaufen. Und wie schon gesagt, man muss die sich vorstellen, man hat es nicht als Schachbrett gesehen, aber es waren halt zusammengesetzt aus kleinen, viereckigen Feldern. Und theoretisch konnte jedes Feld was sein. Also wenn da ein Stadtsymbol war, du bist auf das Feld gegangen, bist in die Stadt gekommen. Aber manchmal gab es irgendwo ein kleines Waldstück. Mhm. Und dann, das gibt es ja zum Beispiel auch bei Final Fantasy oder bei den alten Final Fantasy Teilen gab es. Du hast irgendwo mitten auf der Karte ein kleines Waldstück gesehen, hast gedacht, fuck, da muss ich mal hinfliegen. Das sieht doch aus, als ob da irgendwas ist. Und dann gehst du da rein und findest irgendwie eine Chocobo-Farm oder weiß ich nicht genau was. Genau das. Ja. Und du sagst, hey, geil. Geil, ne? Hab ich entdeckt, wurde nirgendwo angezeigt, keiner davon gesprochen oder so. Oder irgendein Kind in der Stadt hat gesagt, I heard there is a Chocobo farm somewhere near the volcano. Was weiß ich, sowas, ja. Aber da konntest du halt echt viel entdecken und du bist einfach irgendwo mal in eine Höhle gegangen, bist da, hast dich da durchgekämpft, zwar voll schwer, bist rausgekommen und warst mitten im krassen Gebiet und hast dann irgendwas gefunden. Also wie gesagt, für mich als jemand, der diesen Forscherdrang liebt in Spielen, ja, also eigentlich das RPG-Element in diesen Spielen, für mich war das ein tolles Spiel, aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen und gerade auch, glaube ich, dann durch den dritten Teil ist es nochmal schlechter geworden. Also zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, war es nicht so schlecht, aber als dann der dritte Teil kam, der halt meiner Meinung nach irgendwie auch schon der beste ist, der hat dann natürlich schon gezeigt, okay, das ist halt wirklich Zelda in Bestform und so muss es irgendwie auch weitergehen. Ja, bevor wir gleich jetzt wirklich zum, ja, ich würde meiner Meinung nach auch wirklich fast sagen, besten Zelda hingehen, zu Adventures of Link. Eine Geschichte, die da ja gewesen ist, ist, dass du Teil 1 und Teil 2 von Zelda, speziell hier in Europa, ja relativ schnell hintereinander hattest, wenn du darauf gewartet hast. Zelda 1, 87, Zelda 2, sag mir mein schlauer Laptop hier, September 88. Das heißt, du bist mit einer Erwartungshaltung ein bisschen rangegangen, okay, jetzt kommt bald das nächste raus, aber du musstest ja relativ lange warten auf das nächste Zelda. Also vergleichsweise dann, ja. dann hierzulande in Europa war es eben erst 4 Jahre später soweit. Das NES war langsam am Abdanken. Du hattest noch ein paar coole Spiele mit Super Mario 3 und so weiter, aber ich habe da auch mit meinem Kumpel darauf gewartet, ey, ein neues Legend of Zelda, das wäre eigentlich ganz geil gewesen jetzt hier. Hat sich aber dann erst hin verschoben in den Release des Super Nintendos rein, der nächsten Konsole. Und wir haben damals da als Launch-Titel drauf gewartet. Also ich und mein Kumpel waren damals schon in die Phase reingekommen, du liest Computerzeitschriften, du liest die Videogames und da hast du schon die Erwartungshaltung, wann kommt das Spiel raus und wie sieht's da aus. Und es war nie die Rede von dem neuen Legend of Zelda. Es kommt, bis das Super Nintendo da angekündigt wurde und es eventuell als Launch-Titel kommen sollte. Als Kind hast du es ja noch geglaubt. Wenn Nintendo sagt, es kommt als Launch-Titel, kommt es dann auch als Launch-Titel. Also ich weiß noch ganz genau den Tag, an dem ich A Link to the Past ausgepackt habe. Das weiß ich auch noch, ja. Das weiß ich, da war ich nämlich beim Kinderarzt und deshalb weiß ich das so genau. Und ich war da mit meiner Mutter und auf dem Weg dahin hab ich aus dem Briefkasten das Spiel rausgeholt, weil, check it out, ich habe mir nämlich den US-Import von Zelda 3 geholt, weil das war viel so in meine Freak-Phase. Da fing ich an, wann war das? Wann kam es in den USA raus? In den USA kam es raus April 92. 92, da war ich 14. Ja, also es fing so an, dass andere Jungs haben sich langsam fürs weibliche Geschlecht interessiert. Ich habe mich für Importspiele interessiert. Und habe dann halt tatsächlich keinen Bock gehabt auf die deutsche Version. Nicht nur, weil sie erst ein halbes Jahr oder was weiß ich wann später kam. Oder wann? Wie viel später? Sie kamen, also April war US-Version, September war also ein halbes Jahr. Halbes Jahr später, so lange konnte ich sowieso nicht warten. Ich zu dem Zeitpunkt auch oft bei Zap Games oder so abgehangen habe, wo die ganzen Importspiele haben und ich dann das Spiel da gesehen habe und konnte ich schlecht irgendwie über mich ergehen lassen, dass um mich rum schon Leute Zelda 3 zocken und ich muss noch warten. Plus, ich wollte nicht das Meisterschwert, sondern ich wollte das Master Sword. Ich wollte nicht das Labyrinth oder so, sondern ich wollte in den Dungeon. Ich wollte diese englischen Begriffe. Das fing damals, fing so auch meine Besessenheit mit der Originalversion an, die sich bei Filmen auch seitdem gehalten hat. Ich sehr früh schon wollte ich die englische Sprache, weil ich die cooler fand als die deutsche. Ich konnte mich da nie mit irgendwie identifizieren. Die deutschen Begriffe klangen für die Gegenstände, für die Dungeons und alles, das klang alles komisch. Und da habe ich halt mein Zelda bestellt und ich weiß noch, dass ich diese dicke Packung dann im Wartesaal vom Kinderarzt ausgepackt habe und alle Kinder mit Holzspielzeug, was da halt so im Wartezimmer ist. Und ich pack das aus und es war richtig prall gefüllt, diese Packung, weil das eine riesen dicke Anleitung hatte und ich glaube noch eine Karte Map oder das, so. Ja, ja. Hier mit den Tipps und Tricks, was du nur auch machen durftest. Ja, genau. Und ich hatte das alles ausgepackt und die Karte ausgebreitet und mir angeguckt. Und während ich da beim Kinderarzt saß mit Fieber und irgendwie so, ist mir der Sabber runtergelaufen. Ich wollte einfach nur, können wir... Das ist das schlimmste Gefühl. Wie lange dauert das? Verdammt, schneidet mir einen Arm ab. Aber das Beste war, dass ich halt auch krank war und halt dann irgendwie nicht in die Schule konnte. Und dann direkt nach Hause, Zelda rein und oh, einfach nur, ich weiß alles noch. Zelda 3, weiß ich alles. Haben Sie denn nicht gespoilt? Die Karte war nicht auf der Rückseite dann schon praktisch die andere Welt davon zu sehen? Ja. War's, ja, aber ne? ich glaube, das hast du vielleicht damals noch nicht so wirklich realisiert. Damals gab es keine Spoiler. Ja. ich war, da kannten wir dich ja auch noch nicht, Marc. hast du noch gewisse Erinnerungen daran? Ja, also ich habe mir das... Also damals zu deinem 20. Sehr witzig. Ich habe das... In Hamburg gab es mal eine Tauschbörse, eine Videospieltauschbörse. Ja. Und da, die kennst du auch noch, ne? Ja. Da bin ich immer hingepilgert und da hatten ganz viele auch dann japanische Spiele. Und das Erste, was ich hatte, war auch das, was ich jetzt mitgebracht hatte. Das habe ich allerdings dann später mal verkauft, weil ich bin damals mit der japanischen Version nicht zurechtgekommen. Ich habe da einige Sachen einfach nicht hingekriegt, logischerweise. Natürlich. Und dann die US-Version später gekauft. Und ja, war auch total umgehauen davon. Das ist wirklich einfach eines der Spiele, die man einfach nicht missen möchte in seiner Videospielhistorie, die man so abgelehnt. Ich sehe, wir haben hier das Triumvirat der Versionen mit dabei. Ich war damals noch kein Importspieler. Ne? Da habe ich auch nicht wirklich das Geld gehabt, um mir die Importe zu kaufen. War auch zwar steter Gast in der Videospielbörse, die ist einmal im Monat hier gewesen, in der Markthalle, größtenteils in Hamburg. Und das war auch meine Importquelle Nummer 1 später. Schön Chrono Trigger und Final Fantasy und sowas dort hier mir holen können. Damals nicht wirklich die Finanzen gehabt, um mich mit Importen zu versorgen. Und ich bin einer der gewesen, der die deutsche Version dann gespielt hat. Und ich kann mich auch noch genau daran erinnern, wir waren hier, also mit meinem Kumpel zusammen, der hatte das Super Nintendo zuerst. Ich habe es mir ein bisschen später geholt, deshalb habe ich Zelda auch bei ihm erst angefangen und dann aber selber dann später nochmal durchgespielt. Wir sind zu Heimann, glaube ich, hieß der Laden. Der war direkt dort, wo die Wandelhalle jetzt hier ist in Hamburg. Technik-Elektronik-Laden, hatte doch ein Super Nintendo aufgestellt, wo man spielen konnte. Die hatten Legend of Zelda, was hierzulande übrigens auch sehr, sehr angenehm von Nintendo war. Nintendo-Spiele haben 99 Mark gekostet, verglichen mit den 150 Mark-Spielen von anderen Herstellern. Mein Kumpel hatte das Geld gesammelt für sich in 5-Mark-Stücken. Ja? Das heißt, wir sind zu Heimann dorthin gegangen und er hat 20 5-Mark-Stücke auf den Tisch gepfeffert und wir sind mit Zelda nach Hause getigert danach. Ja? Und dann das ganze Spiel, was du dann, Ede, im Wartesaal dann hattest, war dann in der Bahnfahrt zu Hause. Ja, wir hatten meist so eine Bahnfahrt so von einer Viertelstunde und ich kann mich an solche Bahnfahrten dann primär erinnern, weil das ist da, wo ich die Spiele das erste Mal ausgepackt habe. Da habe ich meinen ersten Gameboy dann während dieser Bahnfahrt ausgepackt und ausprobiert und innerhalb dieser Bahnfahrt auch Legend of Zelda ausgepackt und sich angeguckt, wo du es dann zu Hause reingetan hast und es wieder genau das war. Das Spiel, da hast du eine riesen Erwartungshaltung und dann ist es geil. Ja, direkt von Anfang an. Ja, also Zelda 3 ist... ist ein All-Time-Classic der Videospielgeschichte. Ja. Muss man einfach sagen, genau wie viele Super-Nintendo-Spiele. Man hat das Gefühl, irgendwie hat Nintendo, die waren gedopt irgendwie in der Super-Nintendo-Zeit. Was die da teilweise rausgehauen haben, ist schon beachtlich. Ja. Das Super-Nintendo ist wirklich, wie der Name es schon sagt, ein Super-Nintendo. Also es ist nicht übertrieben oder so. Es ist einfach eine geile Konsole gewesen, einfach super. Es war ein Mörder-Line-Up direkt zu Beginn. Mit Super Mario World, mit Super Probotector, mit A Link to the Past, Zelda 3. Das sind alles immer noch objektiv mördergeile Spiele. Ja. Also allein Mario World, gut, ist schon so geil. Sie haben es wirklich einfach geschafft, ihre Serien, die sie etabliert hatten auf dem NES, so sinnvoll weiterzubauen, also die Stärken beizubehalten und die auf die nächste Konsolengeneration zu übertragen. Und das Geile bei Zelda 3 ist, dass es eigentlich von der Optik her ja nicht so was Besonderes war. Ja, es hatte, glaube ich, wenn überhaupt nur wenig Mode-7-Effekte. Kaum. Wenig. Und Fliegen nur. So. Ja, hatte wenig Effekthascherei. Es war klassisch, sah wieder aus wie Zelda 1, aber liebevoll. Ja, also die Welt war so liebevoll designt. Jeder Busch, der irgendwo stand, hätte auch was wie wieder was verbergen können. Es gab so viele kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass du gegen Bäume rennen kannst und dann kommen Fliegen raus, die kannst du mit dem Netz einfangen und in eine Flasche stecken und dann kannst du sie rausholen und gegen die kämpfen dann für dich. Ja, so Kleinigkeiten. Doch, das ging. Ja, natürlich. Du konntest die Bienen einfangen. Die Bienen konntest du auch einfangen. Ja, klar, Alter. Der Marc guckt, ey, ja, ich bin. Das, weil ich bei Animal Crossing gerade war, peinlicherweise. War eine gute. Ja, aber das zeigt einfach nur, wie detailverliebt teilweise dieses Spiel schon war. Die haben so viele Elemente da schon reingebaut und. Ich finde einfach, das ist eins der Spiele, das deinen Entdeckungsdrang einfach so extrem nicht nur fördert, sondern auch belohnt. Und wirklich belohnt mit nicht nur, du findest da mal ein Herzteilchen oder irgendwie sonst was dort, weil die haben so viel in diese Welt gepackt und jeder Part ist so liebevoll ausgearbeitet und nicht nur in eine Welt, das hast du ja gerade vorher nochmal anerwähnt, da gab es ja sogar eine komplett andere Welt, die Schattenwelt. Dann mit der so fast schon Back to the Future mäßig durch Portale verbunden war, wo du auf einmal durch verschiedene Zeitperioden und Epochen dann effektiv gereist bist. Okay, Schattenwelt haben sie es, glaube ich, dort genannt. Schattenwelt war das, ja. Aber es könnte ja auch fast schon eine Zeitreise sein, hin und zurück jeweils. Und da sind so Gameplay-Elemente und Weltenelemente dazugekommen, wo ich jedes Mal einfach beeindruckt und vor allem auch beeindruckt von mir selbst war, dass ich den Kopf drumherum schwingen konnte um die Rätsel, die da drin waren. Ja, vor allen Dingen, wie geil ist das denn, dass du fängst an, dieses Spiel zu spielen, es hat eine gigantische Welt und du erforschst sie und dann gibt es die gleiche Welt nochmal in einer dunkleren, düsteren, zerstörten Version. Das heißt, du kannst nochmal im Prinzip jeden einzelnen Ort neu inspizieren und abchecken, ja? Ja. Das ist einfach super. Und wie das auch eingebaut wurde, dass du hier was in der Welt machen musst, um in der Welt weiterzukommen und so, das war so smart. Die Dungeons waren im Gegensatz zu auch, finde ich, aktuellen Zelda-Titeln, das war nicht so, oh nein, ich muss schon wieder in einen Dungeon rein, sondern es war, yeah, ja, jetzt widme ich dieser Aufgabe. Das wird, und der Schwierigkeitsgrad ist so smart, so smooth ist der gestiegen, ja, von einfachen Rätseln zu immer kniffliger. Du musstest dein Wissen, das du vorher gelernt hast, immer erweitern. Du musstest die Gegenstände klug einsetzen. Damals war das auch alles neu. Heute zockst du ein Zelda und du weißt genau, mit dem Boomerang muss ich 4 Fackeln ausschießen. Mhm. So, weißt du, hast du schon 1000 Mal gemacht, aber damals war das neu. Ja, ich kann dir da auch nur beipflichten. Ich finde, A Link to the Past ist wohl das Zelda mit dem besten Dungeon-Design. Ja. Weil die Dungeons, die dort sind, da sprechen wir auch nachher bei Ocarina of Time nochmal dazu, das bin ich auch sehr, sehr großer Fan von. Aber ich war immer von der Überzeugung, auch durch mehrere Spielen, mir dann nochmal klar gemacht, dass, was die Dungeons angeht, ist A Link to the Past nicht wirklich zu schlagen. Speziell später, wenn du dann einmal in der Denke drin bist, wie das funktioniert und wie die Rätsel sind mit den verschiedenen Ebenen, wo du runterspringen kannst, mit den Items, die sinnvoll verbaut wurden, die seitdem auch nicht wirklich wieder genommen wurden teilweise. Also sowas wie den Bumerang und solche Sachen, die werden ja gerne wieder benutzt, aber dieser Zauberstab, womit du Blöcke entstehen lassen kannst, die dann verschieben kannst und solche Geschichten, das ist was kaum mehr benutzt wurde, dort aber wirklich Sinn gemacht hat. Und irgendwann hast du es so draus, dass gegen Ende hin waren dann wirkliche Mörder-Dungeons, wo du reingegangen bist und einfach, okay, ich probiere das aus, da passiert das. Es waren tonnenweise Magic Moments drin. Ich finde auch eine der besten Szenen, wo man das Master-Schwert rauszieht, wenn du es gefunden hast. Die eine Ecke oben rechts, oben links in der Weltkarte, wo du durch die verlorenen Wälder dann gehst mit den Räubern, die dann gehen, und dann kommst du auf diese Lichtung. Da siehst du die kleinen Tiere, die weglaufen vom Altar, und da steht das Master-Schwert. Stand und ziehst es raus. Das ist so ein Moment, wo ich auch einfach da mit den Ohren geschlackert habe. So fantastisch. Ja, vor allem, egal wie groß die Map ist, aber man kann wirklich jeden Ort wieder, wenn man da längs läuft, man kann sich wirklich an Sachen orientieren. Das ist nicht so, dass es irgendwie nur einfach generiert ist und man denkt, okay, der Wald sieht jetzt aus wie dann 5 Bildschirme weiter auch. Das sah eigentlich schon richtig individuell aus. Ja, auch wo du einfach, hat es Ede ja auch schon ausgeführt, dass du bei jedem Bildschirm was entdecken konntest. Durch andere, du läufst mit dem Pegasus-Stiefel an den einen Baum und da fällt was runter. Das kannst du an einer anderen Stelle benutzen und da passiert irgendwas, auch wenn die Belohnungen meist relativ ähnlich waren. Das machen ja viele der neuen Zeldas, beschränken sich darauf, dass du irgendwelche Rupien oder sowas dort findest, wo ich sage, ich habe schon meine Geldtaschen voll, wozu brauche ich das nochmal? Das ist ja eh so ein Running Gag bei Zelda mit Geld, dass man wozu hat man Rupien gebraucht? Hat man eigentlich nie gebraucht. Also zumindest früher in den Teilen. Ich glaube, bei Twilight Princess haben sie es erstmals. Ich wollte gerade sagen, Wind Waker, oh Gott. Ja. Aber was auch neu war, was wir noch gar nicht erwähnt haben bei Zelda 3, war, dass der Bildschirm gescrollt hat. Was dem Ganzen noch, in Zelda 1 gab es immer nur ein Bild. Du bist an den Rand gelaufen und dann kam der nächste Bildschirm. Und bei Zelda 3 war es erstmals, es gab auch dieses Umblättern von Bildern, aber du hattest auch Scrolling. Das heißt, du hattest ein großes Gebiet, konntest langlaufen und bist dann irgendwann an das Ende des Bildschirms gekommen. Irgendwann, bis das Modul mal nachladen musste, in Anführungsstrichen. Ja, ich habe es immer gesehen als effektive, nicht Weiterführung jetzt, sagen wir, von dem ersten Zelda, sondern da haben sich die Entwickler nochmal rangesetzt und gesagt, wir haben diese Möglichkeiten jetzt, wir haben diese Erfahrungswerte, jetzt machen wir es mal richtig. Ne? Und nicht, dass da im Kontext sein soll, dass der erste Zelda nicht richtig gewesen ist. Die haben einfach jeden Punkt so verbessert. Ja, ob es das Scrolling angeht, ob die Grafik, die Rätseldichte, die Story würde ich auch sagen. Also natürlich, du hast dort, was sich dort etabliert hat, Link's Adventures of Link, zweiter Teil war ja effektiv eine Fortsetzung irgendwie storymäßig vom ersten, was ein bisschen Zusammenhang hatte. A Link to the Past hat etabliert, dass die Legend of Zelda storymäßig nicht wirklich zusammenhängen. Du das Konzept hast von einem kleinen Jungen mit einem Schwert am Anfang und die Prinzessin, die dahinter steht, und dem Bösewicht, im Endeffekt Ganon, aber da immer noch was drüber gebaut wurde. Ich fand, die mehr Story-Elemente, die dazu gekommen sind, haben mich nicht abgefuckt dort wie später. Ne? Du wurdest nicht erschlagen mit Geschichte, es war kleine Fetzen, die da hingekommen sind, dass die Geschichte immer weitergetrieben haben mit, wie ist er, Aghanim, der Zauberer, der sich dann später herausgestellt hat als irgendwie Vasall von Ganondorf und was auch immer dort passiert ist. Das ist alles verglichen mit dem ersten Zelda so potenziert aufs X-Fache. Und ich finde auch keinen einzigen Punkt, den ich an Zelda A Link to the Past bekritteln könnte, weil ich glaube, dass das ist ein Spiel, das hat einfach keine Schwächen. Ja, also ich würde auch sagen, das ist bis heute, ja, wie gesagt, einer dieser wenigen All-Time-Classics wie Super Mario World, wie Final Fantasy 3, wie Zelda eben. Das ist so, ja, they don't make games like this no more. Alles auf dem Super NES. Ja, natürlich. Auf lange Sicht hat sich das ja auch wirklich A Link to the Past als ähnlich wieder wie beim Spiel davor als einziges Zelda halten müssen, weil es gab ja kein zweites Super Nintendo Zelda. Man hat zwar ein bisschen drauf gehofft, ein bisschen erwartet, aber Nintendo hat sich da doch nicht erweichen lassen. Ich habe ein bisschen immer drauf gewartet. Es kam ja kurz später oder ja eineinhalb Jährchen nach Zelda kam die Super Mario Collection hier, also Super Mario All-Stars hier raus, wo die alten Mario-Spiele mit neuer Grafik aufgelegt wurden. Es gab mal das Gerücht, das hatte ich damals in der Videogame gelesen, dass es ein Zelda All-Stars geben soll. Und da hatte ich mich besonders drauf gefreut, dass nicht NES-Besitzer, ne, die alten Zelda-Teile mit Super Nintendo-Grafik nochmal dazu und vielleicht sogar das Spiel, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen, auch als Super Nintendo-Fassung zum Spielen, als Collection gab. Ist leider nie gekommen, deshalb muss ich mit dem Original vorlieb nehmen. Vom Super Nintendo Zelda nehme ich knapp eineinhalb Jährchen später im Link's Awakening. Genau, 1993 auf den Game Boy gewandert. Link's Awakening, auch eines meiner einschneidenden Videogame-Erlebnisse. Ja, habe ich auch gezockt. Leider verlässt mich da schon dann so ein bisschen meine Erinnerung, was ich da, also ich weiß, dass ich das super geliebt habe, dass mir das sehr gut gefallen hat und woran ich mich noch erinnere, dass das diese Jump'n'Run-Passagen ist übertrieben. Das sind schon Jump'n'Run-Passagen, ja. So Side-Scroll-Elemente eingeführt hat, aber auch auf so eine ganz smarte, liebevolle Art und Weise so Geschicklichkeitspassagen eingeführt hat. Und das war das erste Gameboy-Zelda und da war ich natürlich erstmal skeptisch nach Zelda 3, ob das so funktioniert, ob das für mich auch Spaß macht. Aber hat mich ganz schnell in seinen Bann gezogen und ist auch allerdings, glaube ich, der einzige Gameboy-Teil. Ich habe die anderen Gameboy-Teile nicht mehr gespielt, außer dann auf dem DS wieder, aber nicht die, wie hießen sie? Oracle Seasons. Of Ages and Seasons. Ja, genau. Die habe ich leider nicht mehr gespielt. Ich habe nur, wie gesagt, Link's Awakening gespielt und das ist nach wie vor nach Zelda 3, so zumindest aus von den 2D-Zeldas, auch würde ich sagen, der beste. So. Ja, also viele Leute, speziell wenn man jetzt so die Nachbetrachtung sich im Netz anguckt, natürlich über Zelda wird ständig gequatscht im Internet. Ja, da gibt es wieder Marathons und hier, was ist dein Lieblings-Zelda-Spiel? Da gibt es lauter die Listen. Und Link's Awakening taucht da teilweise bei vielen sogar als Lieblingsspiel von der kompletten Zelda-Serie auf. Und ich würde einfach als von meiner eigenen Erfahrung sagen, ich würde es jetzt nicht als das beste Zelda-Spiel ansehen, aber es gehört auf jeden Fall ganz oben dort mit hin. Ich habe es mir damals gekauft für meinen Gameboy selber, auch Geld zusammengespart, 70 Mark im Karstadt gekauft. Ich habe es gespielt in Griechenland damals. Also ich hatte den Gameboy gekauft, danach in den Urlaub gefahren über den Sommer. Echt, in Griechenland gab es sowas? Ich habe es hier in Deutschland gekauft. Oder mitgebracht, wollte ich schon sagen. In Griechenland gab es auch welche. Ich habe noch ein griechisches Mega Man für den Gameboy zu Hause mit griechischer Anleitung und sowas. Das ist schon sehr lustig. Wie heißt er? Der Taki Man. Der Tzatziki Man heißt er. Endgegner Souvlaki und Beefsteaky Power hat man dann eingesammelt. Ich war in Griechenland dann gewesen und hat mein Gameboy und Link's Awakening mit dabei gehabt. Wir haben damals ein Haus gebaut in Griechenland. Ich bin ja, wie ich so oft dann gerne sage, nordischer Berggrieche und wohne auf einem Dorf dort. Wir haben dort ein Haus gebaut zu der Zeit. Und das obere Stockwerk war nicht fertig. Ja, es war quasi so Bauruine oder sowas gewesen noch, mit wo dann Ziegelsteine überall drauf standen. Ein Raum war halbwegs fertig und da stand ein Bett drin. Ja, und ich habe mich dort hingepflegt, ganz alleine, und konnte dort den ganzen Tag in Ruhe Link's Awakening spielen, wenn es dann dunkel geworden ist. Da war es auch richtig, eigentlich hatte ich keinen Bock damit zu sitzen, weil es so total gruselig war. Aber ich war so vertieft in das Spiel, dass ich da bis spät nachts dann gesessen habe dann einmal und dann teilweise Angst gehabt habe, da runter zu gehen, weil, oh Gott, das ist alles dunkel und sowas, ich will da nicht weiter rausgehen. Aber das Spiel hat mich ultramäßig gefesselt und ich habe es deshalb auch noch sehr, sehr klar im Kopf, weil es einerseits eine doch sehr kompetente Weiterführung gewesen ist von dem Konzept, was Link to the Past weitergemacht hat. Du hattest natürlich wieder die Sicht von oben. Du hast teilweise Passagen gehabt. Das einzige Mal, glaube ich, auch, dass bei einem Top-Town-Zelda die Sprungfunktion drin gewesen ist. Du konntest eine Feder einsammeln, die später dann bei Mario Kart auch wieder verwendet wurde, dass du eine Feder zum Springen benutzt. Konntest du durch diese Feder dann springen über gewisse Abgründe und es sind teilweise die Perspektive zur Seite gewechselt, dass du Jump'n'Run-Passagen hattest. Du hattest eine ultra liebevoll aufgebaute Oberwelt gehabt, die auch vor allem zusammengepasst hat mit der etwas schrägeren Story. Also Link's Awakening kann man ja eigentlich fast als Spin-off schon sehen, weil es das erste Spiel war, was nicht in Hyrule gespielt hat. Fiebertraum, ja. Genau, am Anfang ist Link auf einem Floß im Wasser, auf einmal strandet er irgendwo und ist auf einer Insel gelandet. Na? Und Story-Elemente sind dort auch drin gewesen, die sich dann auch mit viel Humor, der dort drin verbaut hat, auch sehr gut im Spiel eingebaut haben. Du hattest da teilweise Gags gehabt, dass Dr. Wright von den SimCity-Spielen ist dort gewesen. Ist das nicht auch Samus im Bett oder so? Irgendwie sowas. Da waren lauter sehr viele Gags verbaut, was Nintendo angegangen ist. Aber trotzdem durch diese Gags, durch die Charaktere, die drin gewesen sind, auch eine sehr melancholische Story auch mit verbaut worden. Also ich glaube, das spoilen wir jetzt nicht zu viel. Wer Link's Awakening noch nicht gespielt hat, möge jetzt für 2 Minuten weghören. Innerhalb dieser Story stellt sich da dann heraus, das ganze Abenteuer, was du dort hast, du spielst in einem Traum. Ja, und das ist der Traum des Windfisches, glaube ich. War so eine Art fliegender Wal, glaube ich, ist es gewesen. Na, und du spielst, wenn du das Spiel durchgespielt hast, du wächst diesen Wal auf und da das Spiel ein Traum gewesen ist, verschwindet diese ganze Insel. Und du hast irgendwelche so für ein Videospiel von Nintendo, was eigentlich für Kinder gedacht ist, so komische, so recht merkwürdige existenzielle Fragen dann dort gehabt, wo du dann Videospielfiguren hast, die sagen, wenn ich ein Traum bin, existiere ich wirklich und solche Geschichten. Ja, das war so ein melancholisches Ende. Du hast zwar das Spiel durchgespielt, du hast den Windfisch aufgeweckt, aber alle Insel, alle Personen, die Leute sind weg. Ne? Oder du hattest, glaube ich, das Mädel, was du dort triffst, Maron. Marlon und Talon, glaube ich, hießen die später, die wiederverwendet wurden in den anderen Zelda-Spielen, ist dort als fliegende Schwalbe oder irgendwie sowas zu sehen am Ende. Es war ein sehr, sehr stranges, aber auch sehr einschneidendes und vor allem sehr, sehr cool verbautes Erlebnis gewesen. Ich bin absoluter großer Fan davon. Komisch irgendwie, das irgendwie jetzt von euch beiden so zu hören, dass ihr das beide so gut findet, weil ich habe es damals im Zeitkontext wohl nur kurz mal gespielt irgendwie auf dem Gameboy, aber dann gar nicht damals durchgespielt oder gar nicht weitergespielt, sondern erst vor einiger Zeit einfach mal wieder rausgekramt und dann mal geguckt, was das so kann und bin nicht wieder warm geworden damit. Also wahrscheinlich wie bei vielen Spielen, man muss es halt im Zeitkontext genießen. Du musst es im Zeitrahmen, denke ich mal, gespielt haben, denn damals. Heute hast du natürlich viele Fortschritte innerhalb des Genres auch, was das alles angeht, speziell auch bei den Handheld-Zeldas. Aber ich finde, wenn wir dann auf die neueren zu sprechen kommen, also so ein Phantom Hourglass oder ein Spirit Tracks, kann nicht mal ansatzweise mit einem Link's Awakening mithalten, einfach was den Spielspaß und den Inhalt dann angeht. Das ist einfach eine komplett andere Liga, die dort stattgefunden hat. Das war Link's Awakening gewesen. Oder müsstest du noch was hinzufügen, Eda? Nö, soweit hast du eigentlich das ganz gut zusammengefasst. Wie war denn das damals? War das nicht eines der ersten Gameboy-Spiele mit Batterie oder bin ich da jetzt? Es gab schon einige. Ich glaube, ich hatte vorher auch noch sowas wie Super Mario Land 2 gehabt, das hat auch schon eine Batterie gehabt. Six Golden Coins war auch sehr geil, fand ich übrigens. Und das hatte auch schon mal eine Batterie drin gehabt und das war aber auch, ich glaube, eins der größten Module dann für den. Kam das vorher raus? Super Mario Land 2 kam ein bisschen vorher raus, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich hatte jedenfalls beim gleichen Laden gekauft, weiß ich noch, für 70 Mark. Beim Kaufhof? Ich glaube, es war der Kaufhof sogar. Ich habe ja noch diese ganzen im Kopf, diese Videospielabteilungen von damals gespeichert. Wo man als Kind dann nachmittags hingegangen ist nach der Schule und dort gezockt hat. Und die haben ja alle Läden, die hier in Hamburg gewesen sind, ich denke mal anderswo auch, haben ihre Videospielabteilungen regelmäßig umgebaut. Ne, da waren die Regale mal anderswo, da waren die Spielstationen mal anderswo. Und ich habe noch Gedankenfetzen bei mir im Kopf, okay, ich stehe jetzt in dieser Ecke und spiele dieses Spiel gerade und ich hole aus diesem Regal das Spiel gerade raus und kaufe es. Ne, nur kann ich es nicht mehr genau mit dem Laden verbinden, sondern nur mit der Kaufecke, die dort gewesen ist. Ich weiß ja auch noch, wie der Verkäufer damals im Hertie unten für mich Secret of Mana aus diesem Glaskasten rausgeschlossen hat. Oh. Ja? Die große Verpackung, weil die großen Verpackungen konntest du nicht irgendwo hinpacken, weil die keine Sicherheitsverpackung hatten dafür. Aber das als kleiner Nebengedanke. Nee, Link's Awakening, großes, fantastisches Spiel. Hat ein bisschen länger gedauert, bis das Spiel gekommen ist, verglichen mit A Link to the Past. Das Spiel, was danach gekommen ist, hat sich noch viel länger Zeit gelassen. Ja? Link's Awakening war 1993. Der nächste Teil, ja, der kam erst auf dem N64 und es ist das Einzige, es ist das Große, es ist Legend of Zelda Ocarina of Time. Kam es raus, 99? 98, Ocarina 90. of Time, ja, hier steht, ich glaube, das muss auch, ich habe sogar ein paar Tage vorbekommen, 11. Dezember 1998 war das hierzu landet, in Japan und in den USA so 2-3 Wochen vorher, was ja auch eine beeindruckende Sache gewesen ist, dass das Ding fast weltweit gleichzeitig kam und du warst ja damals schon in der Internetphase schon angelangt. Du hattest ja schon im Blick, wo wann ein Spiel rauskommt, ne, und hattest auch schon, Erwartungshaltung war aufgebaut. Ich hatte schon mein Geld zurechtgelegt, ich habe mir ein N64 gekauft, ne, damit man schön zulegen kann und wir führen gleich dann über das Spiel aus. Ich möchte kurz vorne noch davor einmal anmerken, das ist, glaube ich, auch mein liebstes Spiele-Weihnachten dann gewesen. Das ist ja direkt, was im Kontext dann hier passt, 11. Dezember gekommen. Ich glaube, Millionen von Leuten haben es dann wirklich über Weihnachten gespielt und über Weihnachten dann auch verschlungen, dieses Spiel. Ich hatte neben Ocarina of Time noch Xenogears oder Xenogears für die PS6 bekommen damals. Auch eins meiner Lieblingsrollenspiele auf der PlayStation 1. Und damals zur Weihnachtspause, an der Uni bin ich damals gewesen, diese beiden Spiele haben so für mich dann Weihnachten definiert. Da denke ich noch am liebsten so, ich glaube, Legend of Zelda hier, also Ocarina of Time, habe ich 24 Stunden am Stück gespielt einmal. Oh Gott. Ja. Bitte, Ede. Ja, Ocarina of Time ist, ja, wie soll man sagen, das war ein richtiger Flash. Also das war auch am Anfang mit ein bisschen Skepsis versehen, ob das wirklich machbar ist. Aber ja, war es ja dann. Und ich erinnere mich, dass ich auch das Spiel ja sehr intensiv gezockt habe, also bis ich es halt durch hatte und auch nichts anderes gezockt habe in dem Zeitraum. ich erinnere mich leider nicht mehr so viel an einzelne Dungeons. Ich erinnere mich an einen nervigen Dungeon, der irgendwie Wassertempel Alter, irgendwie in der Länge war. Ah, finde ich verkannt. Und ich erinnere mich an irgendwas mit einer Spinne oder so, aber relativ am Anfang. Am Anfang im Deko. Ja, genau. Ja. Und dieses Dorf, ich meine, unter heutigen Gesichtspunkt muss man sagen, dass die Grafik wirklich einem wehtut im Auge, weil das N64 einfach halt scheiße ist von der Hardware. Aber damals fand ich es geil. Ja, also damals fand ich die Grafik richtig gut. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt, es sei denn, du hast einen richtig hochgezüchteten PC gehabt und hast die ersten 3D-FX oder sonst was Spiele gespielt, war es die beste Grafik, die du momentan auf dem Heimmarkt haben konntest. Was natürlich nicht gerade viel aussagt, was die Qualität damals geht, aber für damals sah es schon echt geil aus. Es war flüssig, es hat eine vergleichsweise hohe Auflösung gehabt, du konntest echt eine gute Weitsicht dort nach hinten haben. Und grafisch hat es mich damals wirklich geflasht. Ne? Ja, und es war halt auch eine epische Welt. Du bist da in 3D über diese Prärie, wenn du es erstmal auf diese Prärie gekommen bist mit Epona. London Farm oder wie die heißt? Die London Farm, genau, das war so krass. Das ist auch so ein tolles Gefühl gewesen, einfach wo du dann mit dem Pferd ausgebrochen bist und endlich über diese fucking Prärie dort reiten kannst. Aber ich muss sagen, also mit Ocarina of Time fing es auch so ein bisschen an, dass Zelda... Also das Zelda, was sie mit Ocarina of Time entworfen haben, ist eigentlich auch das Zelda, was heute noch gemacht wird, finde ich so. Das war so stilprägend für alle weiteren Zeldas. Und damals fand ich es geil, aber heutzutage nervt es mich, weil egal ob Wind Waker oder Twilight Princess oder Majora's Mask, die fangen im Prinzip alle gleich an. So, gehen alle so... Majora's Mask weiß ich jetzt gar nicht, habe ich nie gesehen. Also, Majora's Mask ist die große Ausnahme, da glaube ich, können wir gleich nochmal ein bisschen was drüber erzählen. Aber die anderen beiden fangen halt im Prinzip genauso an und da würde ich mir auch mal wünschen, dass Zelda mal mutiger ist und mal andere Schritte geht und sie sich nicht nur auf dem ausruhen, was sie schon erreicht haben, weil wie wir vorhin besprochen haben, waren sie innovativ. Mhm. Ja? Also der dritte Teil hat ganz viele neue Elemente gebracht, Teil 2 war was ganz anderes und Wind Waker und Twilight Princess sind für mich im Prinzip grafische veränderte Form von Ocarina Updates, of Time. Nicht mehr, ja, da hast du absolut recht. Ne? Ocarina of Time hat, was ich damals eben sehr beeindruckend fand, es gab ja damals noch keine Formel, wie du so ein 3D-Abenteuer oder so ein Action-Adventure in 3D vernünftig umsetzen kannst. Das Lock-On-System hat das ja erfunden sozusagen. Ne? Moment, aber gab es nicht Tomb Raider? Tomb Raider hat ein bisschen anders funktioniert. Es kam, glaube ich, ein bisschen vorher raus, Tomb Raider selbst, aber alleine diese Geschichten von wegen, dass du automatisch gesprungen bist, dass du ein Lock-On-System hattest, wie das funktionieren kann, der Aufbau der Rätsel, wie er gemacht wurde. Nintendo hat da sehr viel festgelegt, oder Miyamoto speziell, ähnlich wie sie es mit Super Mario 64 gemacht haben, was nicht nur dann abermals kopiert wurde von vielen anderen Sachen. Also das Lock-On-System, also wie du auf die Gegner dich fokussieren kannst und was ich fand, auch super umgesetzt war, dass du dort auch spannende Kämpfe und alles haben kannst und immer das Gefühl hattest, du hast die perfekte Kontrolle unter Link innerhalb dieser 3D-Welt. Ja. Ne? Selbst wenn du keine freisteuerbare Kamera hattest, die konntest du ja nur hinter dir drehen. Es hat alles super funktioniert und das ist was dann alles x-fach von Ocarina of Time dann abgeguckt wurde. Ich kann es ja nachvollziehen, dein Gedankengang später, dass man sagen könnte, fast schon, das hört sich auch wieder hart an, der Anfang vom Ende für die Zelda-Serie. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich es noch nicht wirklich so empfunden, weil ich kann Ocarina of Time ist sogar, auch wenn ich dann insgesamt A Link to the Past von den Dungeons her besser finde, ich glaube Ocarina of Time ist wohl mein Lieblingsspiel von der Zelda-Reihe, das habe ich auch mindestens 10-mal durchgespielt. Echt? Oder sowas auf. Du hast ein Spiel 10-mal durchgezogen. Da gibt es ja mehrere von, oder? Chrono Trigger noch öfters, glaube ich sogar. Mal in meinem Leben 2 oder 3 Spiele habe ich mehrmals durchgezockt. Ja, das ist immer eine persönliche Präferenz. Krass. Also ich vergleiche es immer dann wirklich gerne mit, du guckst dir deinen alten Lieblingsfilm nochmal an. Ja, klar. So, in die Zukunft. Und es ist so ein bisschen so Comfort Food. Ne? Ich weiß, was ich da bekomme, wenn ich das spiele. Und es gab ja x-fach dann auch verschiedene Varianten des Spiels, wie Master Quest. Was später rausgekommen ist, mit wo die Dungeons neuer und härter gemacht wurden und so weiter, dass du das nochmal spielen kannst. A Link to the Past hat, ja, eigentlich das Konzept, was du bei Link to the Past, sag ich schon, Ocarina of Time hat das Konzept von A Link to the Past sehr, sehr sinnvoll in 3D umgebaut, mit bekannten Elementen, wo ein paar neue wieder dazugekommen sind, fand ich also sehr geniale Idee mit der Ocarina selber, wo du mit dem N64-Pad dann Musik gespielt hast und verschiedene Zeitreise-Dinge machen kannst. Das Konzept alleine von kleiner Link, großer Link. Ich finde auch immer noch eins der besten Openings Richtung Gaming-mäßig, diese ersten drei Dungeons, die du als kleiner Link machst und dann so das Gefühl hast, oh, jetzt geht's in Richtung Showdown und so weiter hin und eigentlich, du hast hier noch gar nichts gesehen und dann kommst du auf einmal in diese postapokalyptische Zukunftswelt, wo Zombies herumlaufen und alles kaputt ist und so weiter. Das war schon alles sehr cool intern aufgebaut, dass du nicht nur ein geiles Spielerlebnis hast, sondern auch, dass die Story echt spaßig gewesen ist. Was ich nicht so toll daran fand, ich glaube, da hat es angefangen, ich mag den N64-Musik-Soundchip nicht. Und die Musik war zwar cool, aber hat verloren verglichen mit den alten Teilen. Ja. Hat ein bisschen was für mich an der Stimmung da gekratzt. Also was ich hier noch ganz wichtig finde bei dem Spiel, was eben gerade oder noch nicht erwähnt wurde, ist der Tag-Nacht-Wechsel. Dass man da zu bestimmten Tageszeiten dann auch bestimmte Leute, weil die dann irgendwie drin sind oder draußen, und das ist auch viel zu der Atmosphäre beiträgt, wenn man gerade über Hyrule Field reitet mit Epona und dann irgendwie diese Dämmerung kommt, dann kommen andere Gegner auf einmal aus, dann kommen diese Skelette aus dem Boden geschossen und das ist irgendwie ja total spannend und einen mitgerissen hat. Obwohl, ich muss echt sagen, also ich finde es auch, es ist ein super Zelda, aber es ist halt nicht meine mein persönliches Highlight. Das hat halt viel etabliert für auch Rollenspiele oder Action-Adventures, wie sie heute noch funktionieren. Ich liebe es absolut. Also Ocarina of Time war auch das richtige Spiel zur richtigen Zeit und eben passt im Weihnachtskontext besser als die anderen, weil es wirklich direkt zu Weihnachten rausgekommen ist. Ja, und jeder hat in dem, ja, in Weihnachten 98 einfach Zelda gespielt, der was mit Gaming am Hut hat. Ah, dieser Wassertempel, der regt mich auch heute noch auf. Ich weiß, wenn ich das, also du wirst wahrscheinlich aus dem FF können, aber immer wenn ich da nochmal wieder da anfange, genau da bleibe ich wieder hängen an demselben Scheiß und ärgere mich die Platze. Das einzig Beschissene am Wassertempel, finde ich, ist, leider war das Gamepad ein bisschen überladen beim N64. Du musstest zum Beispiel du musstest diese Metallstiefel die immer an- und ausziehen und anstatt das auf den Knopf packen zu können, musstest du immer ins Menü gehen, Stiefel wechseln, aus dem Menü raus, die ganze Zeit über das machen und es war schon sehr komplex angelegt mit verschiedenen Wasserständen und alles. Deshalb kann ich verstehen, dass da der Frustfaktor sehr hoch ist und viele Leute auch deswegen so Wasser-Dungeons und sowas dann hassen. Vor allem, wenn du dann denkst, okay, dann spiele ich jetzt doch mal Master Quest, vielleicht haben sie das ja ein bisschen anders gemacht und das ist noch schlimmer. Es ist anders schwer. Ne? Diese Einstellung, glaube ich, wo viele Leute dran haken, ich habe die nicht mehr ganz genau im Kopf, aber du musstest da irgendwie sowas anschießen mit dem Enterhaken, aber das befindet sich, wenn du läufst, ganz direkt oben hinter dir. Du läufst so einen Gang entlang und du musst dich einmal umdrehen. Und da kommst du normalerweise nicht auf diesen Gedankengang. Und ich glaube, das ist eine Stelle, wo dann nochmal es frustig geworden ist. Aber komisch, weil, weißt du, wenn du sagst, man hat bei Zelda 1 eine ganze Welt, die man erkundet, und da packt man das nicht mal in einem beschissenen Dungeon, sich einmal umzudrehen. So, ja, was aber ist da passiert? Denk mal nach, du bist konditioniert natürlich über diese ganzen Jahre bis dahin weg. Und wenn 98 das erste Zelda gekommen wäre mit dem, Legend of Zelda mit dem ersten Teil, dann hätten die Leute gesagt, was ist das denn für ein Käse? Ja, genau das meine ich. Da schaffe ich gar nicht, wusste hier mein Tutorial und hier und das und alles. Das ist alles einfach ein Produkt der Zeit. Ja. Und für 98, mit den ganzen Sachen, die dazugekommen sind später, Ocarina of Time hat gut funktioniert. Es gab auch wenig, was man dran kritteln kann. Die Musik fand ich eben ein bisschen schwächer. Es haben einige von den klassischen Zelda-Liedern gefehlt, die du dann dort drin hattest. Die Oberweltmusik war ein bisschen anders und der Soundchip nicht so berauschend gewesen. Aber insgesamt hatte das doch eine nette Atmosphäre. Die Sprachausgabe, die dazugekommen ist, also Sprachausgabe in dem Kontext, dass du Soundeffekte eben hattest. Da war doch Navi das erste Mal auch dabei in dem Kontext. Na, stimmt, hey, listen! Hey, listen! Immer dann gebimmelt und gehabt. Ein sinnvolles Feature eigentlich, dass dich da quasi so ein Cursor begleitet hat und dir dann Sachen erklärt hat. Hint-System. Ein eingebautes Hint-System, aber auch sinnvoll eingebaut innerhalb des Spieles. Aber natürlich ein bisschen nervtötend umgesetzt. Also fällt mir ein, hat jemand von euch mal dort den Arwing gefunden, also das Flugzeug von Star Fox? Hat das jemand von euch mal entdeckt dort? Ist im Spiel verbaut drin? Also ich verlinke das jetzt hier einmal. Das gibt es als Video bei YouTube, kann man sich angucken. Die Entwickler von Ocarina of Time haben einen Star Fox-Gleiter ins Spiel eingebaut als Gegner, der nur mit einem Action-Replay anguckbar ist. Das musst du mit dem Action-Replay anschalten Und dann gehst du im ersten Dorf entlang und dann kommt auf einmal als Gegner so ein kleiner Mini-Star Fox-Flieger, der um dich herumfliegt und dich dann anballert und den kannst du mit der Schleuder dann wegschießen. Was kriegst du dann? Nee, es ist einfach so eingebaut, du bekommst dann auch nichts. Ganz kurze Frage, wo du hast so ein Easter Egg, sag mal, war das nicht bei A Link to the Past auch mit diesem Dungeon, was es gibt, dann, wo dann der Name von Jungen irgendwie drin steht? Ach nee, das war bei A Link to the Past ist es gewesen. Bei A Link to the Past war das, ne? Ja. Das war, glaube ich, damals, um die Geschichte kurz hier mal einzuschieben, es gab einen Wettbewerb im US-Nintendo... Club Nintendo-Dingsen oder Club so. Nintendo-Magazin, ne? Da hieß es... Oder Nintendo Power. Oder Nintendo Power, glaube ich, genau. Dort hieß es Nintendo Power, gab es einen Wettbewerb. Du kannst ins Spiel eingebaut werden. Ne? Und genau, das war's. Hat ein Junge den Wettbewerb gewonnen, der hieß Chris Houlihan oder irgendwie sonst was. Also der Name gewesen, da gibt es einen versteckten Raum bei A Link to the Past, da kannst du nur rein, wenn du ganz was Spezielles erfüllst, unter 10 Stunden in diesen Dungeon kommen und dann da oben rechts gegen die Wand laufen, da sind irgendwie hunderte von Rupien drin, die du sammeln kannst und da ist ein Schild. Yay. Ich bin Chris Houlihan, du hast meinen geheimen Raum gefunden. Yay, freu dich. Ja, wie geil. Ja. Das ja, kann da dir keiner mehr nehmen. Kann dir keiner mehr nehmen. Du bist dann der Spacken-Chris, der dann eingebaut ist in Legend of Zelda. Das hat dich unsterblich gemacht. Sowas wie im Wassertempel dann so eine Plakette, Gregor was hier. Ja, wir, also ich meine, wir haben ja einige Referenzen. If you can read this, you didn't make the jump. Ja. Ich finde es, also wir ein bisschen was haben wir ja in dem Kontext, weil wir haben ja schon ausgeführt, wir sind natürlich Besucher des Maniac-Forums. Und speziell spätere Zelda-Teile wurden ja von Leuten aus dem Maniac-Forum übersetzt, also Wind Waker zum Beispiel. Ne? Wonderboy hat Wind Waker übersetzt, also Wonderboy, sein richtiger Name entfällt mir momentan, aber ist dann als Übersetzer für Nintendo tätig geworden später und hat zum Beispiel hier guten Tack mit TAK dort eingebaut, haben sich die Leute begrüßt und glitschig wie ein Aal habe ich, glaube ich, sogar gefunden. Was ist das nochmal? Ja, das war der Running Gag im Off-Topic, wo dann einfach gereimt wurde. Glitschig wie ein Aal. Genau. Dieser Thread, der ist eine Qual. Eine Qual, ja, ich ist doch heute auch noch so, oder? Totale Insider, aber vielleicht finden wir da ja noch irgendwie etwas in späteren Spielen mal. Cut. Ocarina of Time, fantastisches Spiel. Ich habe dann gedacht, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ein nächster Teil kommt, aber Nintendo hat sehr schnell einen Spin-off angekündigt. Und auf einmal kam Fernsehwerbung dafür. Es kam Fernsehwerbung und wir kommen dann gleich darauf zu sprechen, nachdem wir diese kleine Pause gemacht haben. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder zurück von der kleinen wohlverdienten Pause. Oder besser gesagt, nur Marco und ich sind erstmal kurzzeitig zurück, weil Ede hat das aktuelle Spiel nicht gespielt. Haben gesagt, bleib nochmal kurz ruhig draußen, damit wir uns hier ein bisschen freuen und auslassen können. Legend of Zelda Majora's Mask. Majora's Mask war an sich ein Spiel, was eigentlich komplett basiert hat auf der technischen Grundlage von Ocarina of Time. Also die Grafik wurde wieder verwendet, die gleichen Charaktermodelle wurden wieder genommen. Die Engine wurde verwendet. Also es wurde gesagt, du hast dieses technische Fundament. Ihr kriegt hier ein bisschen Geld und macht mal was Neues draus. Und was daraus gekommen ist, ist meiner Meinung nach jetzt nicht der allerbeste Zelda-Titel aller Zeiten, also jetzt nicht im negativen Kontext ausgedrückt, aber es ist unabhängig als nicht mal als Zelda-Spiel gesehen, ist es wirklich ein echt geniales Stück Software und eins, mit dem man warm werden muss. Das ist, glaube ich, was bei vielen dann abgegangen ist, dass das Spiel wirklich eine Eingewöhnungsphase braucht. Wenn du es aber einmal kapiert hast und einmal dort drin bist, hat es ein Spielerlebnis, was kein anderes Spiel dir bisher geboten hat. Ja, das fällt auch total aus der Zelda-Serie raus. Also man könnte das immer so als vergessener Bruder bezeichnen oder vergessener... Ja, du würdest als im Englischen sagen, glaube ich, Red-Headed Stepchild. Ja. Ja. Oder das für mich, wenn man die anderen Zelda sieht, die alle so Hochglanz wirken auch, das ist so das Indie-Spiel dann so für was ganz anderes. Das fällt aus der Rolle einfach raus ja. Und ist trotzdem super genial. Also es ist nicht nur, wir werden die Geschichte gleich nochmal kurz aufhören, weil ich glaube, da musst du von der Geschichte aus starten, von ja. dem Spiel. Es ist spielerisch, hat so viele neue Ideen rausgebracht und das ist das, was Ede vorhin anerwähnt hat, was man speziell bei Wind Waker und Twilight Princess vermisst hat, dass da spielerisch einfach so viele neue Ideen dazugekommen sind, dass es sich nicht eben anfühlt wie ein klassisches Zelda, aber auch gut anders anfühlt. Grundgedanke dort dahinter gewesen ist, es fängt schon mit einer richtig krassen Szene an, finde ich, das komplette Spiel. Es geht weiter mit dem Ende von Ocarina of Time. Ocarina of Time war dann am Ende gewesen, du hast Ganondorf besiegt, den Bösewicht, der zum großen Schwein Ganon mutiert ist, der ehemalige Gerudo-Wüstenprinz. Hast du besiegt, Legend of, oder hier die Zelda, die Prinzessin ist gerettet. In Hyrule ist alles erledigt, was man erledigen kann. Und Link macht das, was jeder Held machen sollte. Er reitet mit seinem Pferd Epona gen Sonnenuntergang zu neuen Abenteuern hin. Das heißt, wir sind nicht mehr in Hyrule, bei dem hier, ähnlich wie bei Link's Awakening, ein neues Spin-off. Es beginnt, dass Link von dem, wie hieß er nochmal, Skull Kid. Skull Kid, bitte. Ja, wie hieß er denn hieß er auf Deutsch auch Skull Kid? Das war eine Nebenfigur aus dem alten Ocarina of Time. Das war so ein Junge mit einer komischen Maske, der in den verlorenen Wäldern dort rumgehopst ist. Ist das ein Deko-Dingsen gewesen? Nee, ne? Nee, das war nicht im Dekowald. Ich glaube, es sah alles ähnlich aus. Es sind wahrscheinlich auch nicht die gleichen Charaktere. Ich habe lange Jahre gedacht, der Skull Kid, also der Schädeljunge aus Majora's Mask ist der gleiche, den man bei Ocarina of Time findet, aber es ist wahrscheinlich nur das gleiche Charaktermodell, das man dort sieht. Was der macht, ist, dass er quasi, hat er Epona einführt? Das war es, glaube ich. Ne? Er hat irgendwie Link dazu gebracht, dass er vom Pferd irgendwie runterfällt und hat sein Pferd geklaut. Und das lässt Link natürlich nicht mit sich machen, folgt ihm und anstatt, dass er sein Pferd zurückholt, hat es den gegenteiligen Effekt. Skull Kid hat eine komische Maske drauf, das ist Majora's Mask, wie wir später herausfinden, die ihm magische Kräfte verleiht und die ihn doch wesentlich stärker macht als unseren guten, gut austrainierten Link mit dem dicken Schwert und allem drum und dran, verwandelt ihn in einen Deku-Jungen. Dekus sind die Baummenschen, die in der Hyrule-Welt dort stattfinden oder Hyrule-Welt angeben. Und Link ist dann auf einmal nur so ein kleines Stück Holz mit einer Nase und kann kein Schwert mehr schwingen, tippelt nur so klein entlang. Sein Mützchen hängt da zwar noch dran, dass man ihn irgendwie als Link erkennen kann. Er kann kleine Blasen aus der Nase ausstoßen oder sowas, aber hat nicht mehr viel damit zu tun mit dem normalen Link. Und auf einmal sieht er, er ist gar nicht mehr in Hyrule, sondern ist auf einer anderen Welt gelandet. Termina besteht aus einer großen Stadt, der Uhrenstadt, Clock City. Clocktown oder so heißt es. War es Clocktown, wo sich ein großes Uhrwerk in der Mitte befindet, quasi als Zentrum dieser Welt. Und drumherum ist eine variable und große Welt dann aufgebaut. Aber nicht nur, dass dazu kommt, dass du jetzt ja in einer Stadt bist, in einer Welt, die du gar nicht kennst, die vor allem auch sehr merkwürdig findet, wirkt wie eine Parallelwelt von deiner eigenen, weil du kennst die Gesichter, die dort herumlaufen, hast du alles schon mal in Hyrule gesehen, sind aber komplett andere Personen auf einmal und da gibt es noch was dazu. Ja, das war halt das, was man in der Werbung dann auch am Anfang gesehen hat, dass der Mond auf die Erde stürzt und man nur 3 Tage Zeit hat, 72 Stunden. Du hast nach oben geguckt dort und auf einmal ist da ein Mond, haben sie es genannt, aber man wird ja mehr Meteorit oder Asteroid oder irgendwie sagen. Mit einem fiesen Gesicht, was dich angeguckt hat. Könnte auch Ganondorf gewesen sein. Ich weiß es nicht. So hässlich, ne? Wie der war. Ich weiß es nicht. Also die Story-Implikation, es gibt sehr, sehr viel, was spekuliert wurde um die Geschichte dort und vielleicht finde ich den Link noch, dass ich es nochmal hier reinsetzen kann. Es gibt eine fast schon wissenschaftliche Abhandlung dafür, was dort an Symbolismus und Geschichten reingetan wurden. Das ist, glaube ich, das auch tiefste Zelda-Spiel, was die Geschichte angeht, was du dort dann reininterpretieren kannst. Und nicht nur das tiefste, was rein Inhalt angeht, sondern auch Emotionalität und vor allem auch Zynismus und anderen Geschichten. Es ist nicht nur alles auf Friede, Freude, Eierkuchen aufgebaut. Da sterben Leute ohne Ende. Es geht um Tod und Verderben. Das und ist das auch. Die meisten Gewalt. Sagen ja mal, Ocarina of Time ist so eigentlich mit der veränderten Welt so düster, aber Majora's Mask ist noch echt ein ganz schön zackendüsterer eigentlich. Majora's Mask ist sozusagen das, wo jemand oder speziell der Eiji Aonuma Eiji Aonuma, der quasi der Protégé von Shigeru Miyamoto gewesen ist. Aber Miyamoto war ja hauptverantwortlich für die meisten Zelda-Spiele bis Ocarina of Time. Und hat dann quasi die Zügel abgegeben, nachdem Eiji Aonuma mal ein bisschen hier seine Hörner abstoßen konnte mit Majora's Mask, was er auch sehr fantastisch umgesetzt hat, hat dann die Zelda-Serie von ihm als Hauptdirektor übernommen. Mhm. Und dieser nette Mensch hat eben durch Majora's Mask so viele coole Ideen reingebracht, dass ich eigentlich auch keine Zweifel daran hatte, dass er es später dann gut macht, was er dann leider nicht mal ganz so dann so umgesetzt hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber Majora's Mask ist ein Spiel, wo du spürst, dass da kreative neue Energie dort ist. Du hast diese neue Welt, du hast dieses Konzept, dass der Mond über diese Stadt herüberschwebt und da ist ein Counter, der mitläuft. Du hast, ja, wie du gesagt hast, Marc, 72 Stunden, dann knallt der Mond auf die Erde und alle sterben. Ja. Ja. Was auch übrigens passiert beim ersten Mal. Ja? Du bist als Deko-Junge in der Stadt und ja, okay, ich finde jetzt mein Schwert nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe dies nicht. Oh, ich habe hier da ein kleines Rätsel gelöst, dass ich zum Observatorium gekommen bin und mir den Mond angucken kann. Da passiert irgendwas. Im Endeffekt schaffst du es maximal auf diesen Clock Tower dann drauf, auf dieses Uhrwerk, was in der Stadt steht und triffst dort kurz bevor der Mond abstürzt, den Skull Kid dort und wie der dort in der schwarzen Messe diesen Mond herbeibeschwört. Er ist anscheinend der Grund, warum dieser Mond auf die Erde draufstürzt. Du versuchst ihn aufzuhalten, schaffst es nicht, nee. Stirbst. Ja? Stirbst in einer Feuersbrunst wie eine Atomexplosion. Alles ist tot. Und anstatt, dass das Spiel dort vorbei ist, wirst du aber zurückgeworfen. Wieder 72 Stunden zurück in die Vergangenheit. Wie so eine Art, und täglich grüßt das Murmeltier. Na, ähnlich wie Bill Murray das in dem Film gemacht hat, dass er sich innerhalb dieser 72 Stunden, die immer damit enden, dass dass du dann stirbst oder dass, wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, dass das Link dann stirbt, wirst du immer zurückgeworfen am Anfang der Zeitperiode. Irgendwann findest du dann heraus, okay, ich lerne ein Lied für meine Flöte oder für meine Ocarina, womit ich selber die Zeit beeinflussen kann oder selber sagen kann, ich will in der Zeit zurück oder ich kann die Zeit schneller oder langsamer machen. Da kannst du nach und nach im Spiel dir immer weiter Items holen, Fähigkeiten, Zauber, womit du diese Zeit beeinflussen kannst und diese 72 Stunden für jeden Durchgang, den du da hast und du wirst pro Spiel, also bis du Majora's Mask mal durchgespielt hast, bestimmt deine 20 oder 30 Durchgänge oder sowas mindestens machen müssen. Du kannst dir dann etappenweise zulegen, was mache ich jetzt in meinen 72 Stunden. Wie gehe ich die an? Und nach, du behältst Gegenstände, die du dann kriegst, wie zum Beispiel die Fähigkeit, dich durch Masken in andere Charaktere zu verwandeln. Ne? Diese Sora, Goron. Genau, diese Verwandlung in den Deku-Jungen, da stellt sich nachher heraus, du wurdest nicht wirklich verwandelt, sondern dir wurde nur eine Maske draufgesetzt, die dich selber verwandelt von einem verstorbenen Deku-Jungen, dessen Seele in der Maske wohnt, was ja auch wieder ultra düster ist. Und durch dieses Maskenfeature konntest du dich eben in lauter andere Charaktere verwandeln und konntest dann selber bestimmen, was du in diesem Zeitraum dann wirklich anstellst. Und das hat meiner Meinung nach eben, wenn du dich einmal auf dieses Konzept eingelassen hast, dass du nicht versucht hast, innerhalb von dieser einen Zeitperiode alles zu schaffen, was zu schaffen geht und dich auch immer gefühlt hast, dass du unter Zeitdruck bist, weil das bist du nicht effektiv, dann konntest du das wirklich strategisch angehen. Das ist der gleiche Grund, warum die Leute das erste Dead Rising ohne inhaltlich werten, darüber was zu sagen. Dead Rising wird bekrittelt wegen dem Save-System, ne? Weil du dort auch ja nur ein gewisses Zeitfenster hast, wo du was erledigen kannst und dort nicht alles schaffst und immer wieder von vorne anfangen musst. Das ist auch das Konzept von Majora's Mask. Aber so geil miteinander verbunden und so kreativ und düster miteinander gemacht und vor allem auch durch den Fokus drauf gelegt auf verschiedene Sachen. Ich finde das beste 3D-Zelda-Dungeon-Design. Es gibt nur 4 große Dungeons, aber die sind auch wirklich groß und wirklich gut designt. Besser als die, die bei Ocarina of Time drin gewesen sind. Der Fokus liegt nicht drauf, aber die sind schon sehr geil gemacht. Und es ist eins meiner Lieblings-Spin-Offs. Also wer die Chance hat, Wind Waker zu kriegen in dieser limitierten Version, da ist dann emuliert auch Ocarina of Time und Majora's Mask mit bei, wer das noch nicht gespielt hat. Nein, ist es nicht. ne? Also es, das gibt, wenn du Wind Waker bekommst, da ist nur Ocarina of Time drauf. Aber ist das nicht das mit dem Segelboot drauf? Also nicht die, die ich jetzt hier mit habe, aber die andere Version? Nee, es gab in der ersten Auflage von Wind Waker gab es das alte Legend of Zelda als Bonus-Quest mit dabei, also Ocarina of Time und Master Quest. Genau, Majora's Mask kriegt man mittlerweile nur auf der Virtual Console entweder. Ach so, oder, okay. Oder auf der Zelda Collection Disc, die es nur in einer limitierten Zeit im Nintendo Shop gab für 5000 Punkte. Aber das war die, ne? Okay, ja gut. 1000 Euro. Ja, es könnten auch 5000 Euro sein. Du hast ein Spiel für 50 Euro gekauft, da waren 200 Nintendo-Punkte drin oder sowas damals. Bis du mal die 5000 zusammenbekommen hast, hast du dich dumm und dämlich dann gezahlt. Aber wer das Spiel auf jeden Fall noch nicht gespielt hat und auch so Edis Meinung von vorhin vertreten hat, dass die Zeldas jetzt ein bisschen ausgelaugt sind und wer sich damit anfreunden kann mit der Grafik, der sollte es auf jeden Fall mal austesten. Ja, also gerade im Virtual Console Store. Es ist das letzte wirklich kreative Zelda gewesen damals. Ja, no. Entschuldigung, ich esse gerade Lebkuchen, es ist Weihnachten. Ich habe es ja leider nicht gezockt, muss ich sagen. Ja, falls dich wirklich dann irgendwann mal es beißt, mal auszuprobieren. Auf jeden Fall. Ich würde dir auch sagen, was wir ausgeführt haben, während du dann unterwegs warst, das ist ein Spiel, wo du damit warm werden musst. Du musst jetzt das Konzept verstehen und erst dann macht es richtig Spaß. Ich habe es zu Beginn nicht verstanden. Ich habe es mir auch als Weihnachtsspiel gekauft, 2001. Bin damals kreuz und quer, weil ich das unbedingt zu Weihnachten spielen wollte, durch ganz Hamburg gefahren, weil du brauchst ja nicht nur das Spiel, sondern auch eine Speichererweiterung fürs N64. Wollte ich gerade fragen, war es eins von den Spielen, wo man diese 8 4 MB Speicherweiterung. Ja, 4 MB Speicherweiterung hat 80 Mark gekostet, diese Speicherweiterung alleine. Und das Spiel selber hat so 160 Mark gekostet. Das und war nicht 99 Euro. Nein, 160 Mark hat es gekostet. Alter. Ich hab mich dumm und durstig gesucht, habe für diese Spiele alleine insgesamt also 160 plus 80, 220 Mark ausgegeben. Und trotzdem dann nicht überweist. 40 sogar. War richtig günstig. Ich war so heilfroh, weil ich durch ganz Hamburg gefahren bin mit dem Auto, um das zu finden. Hab's trotzdem am Weihnachten nicht durchgespielt, weil ich mit dem Konzept damals nicht warm geworden bin. Erst ein paar Monate später und dann war's geil. Aber das Weihnachtsspiel ist es leider nicht für mich geworden. Gut, das sollte es zu Majora's Mask gewesen sein. Du hast es ein bisschen angedeutet vorher, Ede. Und leider auch für mich dann ein Punkt gewesen, wo ich dann noch mit viel Eifer im Vorhinein rangegangen bin, aber letzten Endes doch relativ enttäuscht dann wieder da rausgekommen bin. Das nächste Zelda, der Sprung auf den Nintendo GameCube, rausgekommen, 2. Mai 2003 ist es damals hier gewesen. The Legend of Zelda, The Wind Waker. Ich habe mir damals mein GameCube wegen zwei Spielen gekauft, auch US, US-Spiele. Ich habe das mit dem Freeloader gezockt, das war Metroid Prime und Habe ich auch Wind gemacht Waker. Mit dem Freeloader, geil. Wie gesagt, ich wollte es immer auf Englisch zocken und entgegen allen anderen, die Probleme hatten mit dem optischen Look, war es weniger das Optische, was mich an Wind Waker gestört hat. Das fand ich sogar ganz schick. Mhm. Ich fand das ganz, einen ganz stimmigen. Also es wurde ja mal vorgeworfen, dass es zu kindlich aussieht oder so. Klar sieht's ja auch, aber irgendwie fand ich das erfrischend. Ich fand das ganz nett. Mich hat das auch bei World of Warcraft gab's ja auch immer, oh, zu sehr Comic-Look und so. Und ich persönlich habe das eigentlich ganz gern gemacht. Ja, wir sehen hier gerade schönes Hologramm. Nimm das mal in die Hand hier, das ist hier ein Hologramm, geil, der ne? Der Marc hat hier in seiner, weißt du, das japanischen Fassung von Wind Waker so ein Hologramm von dem Link, ich guck's mir gerade an, 3D, Alter. Crazy. Das ist schon mehr 3D, als Nintendo bis heute dann gewesen ist. Kann ich dir absolut nur beipflichten, Etienne. Ich liebe den Grafikstil von Wind Waker. Ich glaube, viel kam ja auch damals dazu, dass viele Leute fast schon enttäuscht drüber waren, in welche Richtung. Genau, es gab zum Beginn der GameCube-Zeit einen Render-Trailer, wo es aussah, dass Link hat gegen Ganondorf gekämpft, das so Soul Calibur-mäßig ausgesehen hat mit hochqualitativer 3D-Render-Optik. Ich glaube, sowas in der Art wurde auch, das weiß man mittlerweile natürlich nicht wirklich, weil Nintendo da sehr geheimniskrämerisch ist, wurde auch ein bisschen was entwickelt, aber letzten Endes wurde dann groß der Wind Waker-Stil angekündigt, der mehr in Richtung in Link to the Past ein bisschen gegangen ist unter modernen Voraussetzungen. Und ich finde den Stil großartig. Von ja. Der Grafikstil ist fantastisch. Es ist auch ein Spiel, was so gut wie gar nicht gealtert ist. Ja. Das sieht heute immer noch sehr geil aus, finde ich. Wegen diesem Link, Cell-Shade-Look. Ja, Link ist so ausdrucksstark und expressiv. Und wie die Augen bewegen, sowas alles. Und das, was du eben gerade gesagt hast, das verstehe ich nämlich immer nicht. Weil so viele Leute sagen so, ja, das ist kein Zelda mehr, weil das eben genau nicht das in die ist Richtung Zelda geht. Eigentlich. Und genau das ist das, was eigentlich die konsequente Weiterentwicklung von A Link to the Past ist. Das sieht genauso comic-mäßig aus wie da. Nur damals ging es halt in Bitmap nicht. Ah. Und jetzt ging's. Und das ist ein Punkt, wie du gesagt hast, Ede, dass die Leute gerne auf die Grafik da draufhauen. Mittlerweile, ich glaube, viele Leute sind dann auch dann von dem Trichter abgekommen, weil der Zahn der Zeit ist da doch ein bisschen verzeihlicher, was es angeht. Dann ist die alte Wut über die Comic-Grafik nicht mehr da. Es ist visuell ein geiles Spiel. Es hat einen sehr, sehr schönen Soundtrack. Ja. Leider, finde ich, mangelt es am kompletten anderen Rest dann dort bei. Das ist natürlich jetzt echt hart, weil das ist mein absolutes Lieblings-Zelda und ich hatte das damals in Japan halt vorbestellt. Und ich fand den Stil einmal natürlich super toll und auch die Geschichte und die Endgegner, wie das alles designt ist, das sieht toll aus. Ich gebe dir recht, dass die Dungeons nicht so toll sind wie bei Teilen davor, aber dafür gab es mehr Sidequests, aber richtige Geschichten. Würdest du mir zustimmen, Wind Waker macht auf mich so einen ultra extrem unfertigen Eindruck. Ja? Ich habe immer das Gefühl dort, die haben ein altes Spiel fast komplett fertig programmiert und haben dann wenig Zeit gehabt und haben nur irgendwie 30% von dem fertig bekommen, was eigentlich im Spiel sein soll. Aber was meinst du, was fehlt dir denn daran? Also, innerhalb dieses Spieles, ich finde die Grundidee eigentlich sehr, sehr geil. Ne? Die ist es eben, dass Hyrule von Anno dazumal wurde durch irgendein Ereignis überflutet, genau. Dass du nur noch gewisse Landmassen dort hast. Das waren früher die Berge, die aus dem Wasser jetzt herausragen. Das sind jetzt die Inseln und Dörfer, die dort entstanden sind. Und alles baut darauf hin, dass du irgendwann mal dieses Wasser ablassen kannst, wieder in Hyrule landest und dort ein weiteres Abenteuer erlebst. Was aber am Ende da rausgekommen ist, ist eine doch fast gähnend leere Welt, die aus vielen Wassermassen besteht. Also wenn ich nochmal einen dieser fucking Fische füttern muss, damit er mir eine Karte dann machen muss und nochmal Elemente drin habe, also du kannst einerseits nicht so viel entdecken innerhalb der Oberwelt, die Dungeons, die drin sind, sind ganz nett, aber auch von der Anzahl her sehr reduziert. Da hätten ruhig noch 3 oder 4 große Dungeons sein können. Das stimmt, da gibt es auch Gerüchte, dass es eigentlich mehr geplant war. Du merkst an einigen Stellen, wo da eigentlich noch ein Dungeon hätte sein können. Und es ist einfach so unkreativ und unspannend umgesetzt, weil ich vergleiche es gerne mit dem anderen Spiel, was ich persönlich auch, mit dem ich ultra gar nicht warm geworden bin, Skies of Arcadia auf dem Dreamcast. Das hat ein Konzept gehabt, wo du eine Oberwelt hattest, die mit Luftschiffen bereist wurde. Und dort hattest du ein echt cooles Design mit verschiedenen Abgründen und Landmassen und irgendwelchen fliegenden Riesenwürmern und so weiter. Das war spannend designt. Bei Wind Waker hattest du Wassermassen, ab und zu mal ein kleines Inselchen, was rausgeguckt hat und da mal ein Tier, was irgendwie herumgeschwommen ist. Und die haben einfach so wenig mit dieser Welt angestellt, dass es einfach nur langweilig war. Ganz kurze Sache, weil ich darüber auch lange nachgedacht habe. Die meisten haben sich über die Triforce-Suche am Ende natürlich abgefuckt, dass man am Ende dann auf einmal noch so in die Länge gezogen 8 Teile oder so. Das ist auch super schlimm. Das ist auch super beschissene Zeitstreckung. Ich habe teilweise die halt vorher schon gefunden, deswegen kann ich das jetzt nicht so nachvollziehen. Was ich allerdings mal so als Gegenfrage für euch habe, weil ich weiß, dass ihr beide das Spiel ziemlich gerne mögt. Wenn bemängelt wird, dass man lange übers Wasser fährt und eigentlich nichts passiert, und um irgendwo hinzukommen, das, was passiert. Aber wie ist es denn bei Shadow of the Colossus zum Beispiel? Weil da hat man eigentlich gar nichts und man reitet teilweise. Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen, Marc. Also da kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass bei Shadow of Colossus ist diese gähnende Leere der Welt eigentlich ein Teil des Spielkonzepts, beziehungsweise auch ein wichtiges Element dieser Atmosphäre. Weil diese ausgestorbene Welt in Shadow of Colossus gibt diesem ganzen Ding eigentlich so eine fast schon tragische Melancholie bei Shadow of Colossus. Und da dreht sich's halt eben auch einfach nur, dieses eine Vieh zu finden. Du bist allein in dieser Welt, irgendwo liegt deine Tante allein. Und das hat so was ganz Beklemmendes. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was für Zelda steht oder was die damit erreichen wollten. Also bei ich hatte bei Zelda so auch eher, bei Wind Waker eher das Gefühl, irgendwie so, ja, da fehlt einfach ein Stück Welt. Also da fehlt einfach was. Da fehlt ein ganzes Stück erkundbare Welt. Eben. Also ich fand, das war ganz gut, weil man da so viele kleine Inseln hat. Und so klar ist man manchmal länger über Wasser rübergefahren. Aber ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich gelangweilt bin. Am Anfang ist es halt, wenn du noch nicht warpen kannst und so, sind es natürlich lange Wege. Aber sobald du dir diesen komischen Frosch da geschnappt hast, womit man dann teleportieren kann, dann geht's eigentlich. Dann sind die Wege auch nicht so lang. Ich fand es auch unabhängig der Lang langen Wege. Es ist einfach verschenkt viel Potenzial. Und deshalb meine ich auch, es wirkt so unfertig auf mich, weil irgendwann, glaube ich, hat dann jemand gesagt, wir müssen das Spiel jetzt rausbringen. Macht das mal so fertig, dass wir es jetzt releasen können und schneidet dort mal die Wege ab, wo nochmal andere Sachen gewesen wären. Alleine das Ende dann dort hinaus, wieder Spoilerwarnung, am Ende lässt du das Wasser dort ab im Spiel, oder naja, besser gesagt nicht ganz. Das wird ja nach dem Abspann erst, oder nach dem Abspann passiert da irgendwie was, aber du landest quasi auf der Oberwelt für die letzten 5 Minuten von Hyrule. Hyrule liegt ja mittlerweile unter dem Wasser. Du bist ja im Schloss schon vorher, du reist ja nach unten. Genau, und du merkst dort, dass die dort eigentlich eine komplette Welt unten hätten bauen wollen, aber du bist auf der Hyrule-Oberwelt und begehst die in einem engen, abgesteckten Feld nur 5 Minuten lang, um zum letzten Dungeon dorthin zu geraten, der nicht mal ein richtiger Dungeon ist, sondern nur ein Endgegnerkampf. Es war ein sehr, sehr geiler Endgegnerkampf, aber es ist irgendwie sowas so, es hat mich so angeteased mit vielen geilen Ideen, die kommen sollen, es hat nicht delivered gegen Ende hinaus. Ich weiß, was du meinst, man wünscht sich eigentlich die ganze Zeit so, dass man diese Welt dann auch wirklich erforschen kann und dann ist das Spiel zu Ende. So, keine Ahnung. Ja, und das, was du vorher erforscht hast, war einfach irrelevant dort hinaus. Okay, jetzt habe ich diese 50 Fische gefüttert und ich musste mir noch diesen wirklich beschissenen sammel alle Geldstücke ein und bezahl diese fucking Tingle-Brüder die ganze Zeit über, wo du merkst, ey, das hättet ihr auch komplett weglassen können, dann hätte ich 5 Stunden meines Lebens nicht verschwendet daran. Hätte mir auch wesentlich mehr gebraucht. Nur damit man sagen kann, Zelda ist mindestens über 20 Stunden lang. Ja, aber um mal zu sagen, so wie viel mir das Spiel bedeutet hat, das war wirklich, du kriegst ja am Anfang kriegst du, glaube ich, eine Schwarz-Weiß-Kamera und später eine Farbkamera. Hast du echt die Fotos gemacht? Ich habe die Fotos gemacht und ich habe alle von diesen beschissenen Figuren gesammelt. Ich hatte wirklich alle zusammen. Güte. Ich habe das Spiel nochmal angefangen zu spielen und dann hat Link auch diesen Pullover, den er am Anfang hat, mit diesem kleinen Lobster drauf, diesen blauen, den hat er an und damit ich den ersten Endgegner nochmal kriege, habe ich es nochmal durchgespielt. Also ich habe wirklich alle Figuren die zusammen gefotografiert und du hast ja auch nochmal 3 Fotos da drauf, das dauert echt ellenlang, aber ich wollte es unbedingt schaffen. Aber das sind zum Beispiel Elemente, für die eigentlich Zelda gar nicht steht. Das ist eigentlich wofür Mario oder so steht. Ich bin nämlich überhaupt kein Freund von so klassischen sammel alle roten Münzen, sammel alle Bärchen, sammel alle Puzzleteile, sammel alle das. Ich bin kein Sammler in dem klassischen Sinn. Ich sammle lieber, gib mir ein geiles Schwert und eine geile Rüstung oder einen krassen Zauberspruch oder so. Aber ich hasse es einfach nur, Sachen einzusammeln, weil man sie einsammeln muss. Ja, das sind immer die, in jedem Rollenspiel, in jedem Adventure, in jedem, weiß ich nicht, sind das die schlimmsten Phasen, wenn es heißt, sammel 10 Hühner, sammel 10 Steine hiervon, sammel 8 davon. Das mag ich nicht, das ist für mich... Das ist da ja optional auch eigentlich. Also ja, ist ja so, ich weiß, aber das ist halt für mich kein motivierendes Element. Was für mich ein motivierendes Element ist, sind Dungeons, knallhart, oder Items, die du finden kannst, oder halt wirklich handfeste Sachen, die irgendeine Relevanz haben. Aber ob ich jetzt 5 Goldmünzen oder 10 rote Münzen... Ich bin ja noch nicht mal ein Typ, der... Also mich reizt ja auch Achievements auf der Xbox. Mich auch nicht, das auch überhaupt nicht. Ist mir völlig Wuppe. Gib mir was mir Spaß macht, aber so einfach nur Sachen zu sammeln, des Sammelns wegen. Ja, wenn ich wenigstens 10 Sachen sammle und danach kriege ich aber auch eine Belohnung dafür, okay, aber einfach nur zu sammeln, damit ich weiterkomme, genau. Du merkst eben, wo du dann wirklich nur Spielzeit damit gestreckt. Das ist eben so viel, was mir leider die durch die große Vorfreude, die dort gewesen ist und eben auch, weil ich den Stil sehr, sehr mag, dann doch das Spielerlebnis dann verleidet hat und ich auch bisher auch keine Motivation hatte, das nochmal durchzuspielen, also verglichen mit den anderen Teilen, die ich x-fach durchgespielt habe. Und ich bin damit nicht wirklich warm geworden mit Wind Waker. Ist ja auch eine Sache, du kannst dich auch nicht mehr, also ich kann mich nur bedingt an Sachen aus den Dungeons dort erinnern, weil die waren, die hatten ein paar nette Ideen, dass du, glaube ich, später, was auch später bei den Gameboy oder DS-Teilen gekommen ist, dass du dann so deine irgendwelche Statuen denken konntest durch Gedankenkraft und solche kleine Geschichten, die gekommen sind. Die Endgegner mit Ausnahme des allerletzten Endgegner-Fights waren so unspektakulär. Die Stairs-Sequenz, die du am Anfang des Spiels hast, war sehr frustrierend umgesetzt. Alter, das war zum Beispiel schon für mich ein erster Stimmungskiller, wo du dann immer wieder in dieser Zelle gelandet bist. Ja, echt. Und dann bist du ewig lang gegangen und dann einmal in dieses Licht gelaufen und dann bist du wieder da vorne. Das mache ich 3-mal und dann wechsle ich das Spiel oder den Sender. Eben. Und Zelda hat zum Glück so viel Kredit oder gehabt, dass man da trotzdem dran geblieben wäre. Das ist so ein richtiger Motivationskiller direkt zu Beginn. Ja. Ist leider, also Marc, da müssen wir dir leider, also von unserer Sicht nicht zustimmen. Es spricht ja nichts dagegen, dass du das Spiel dann magst, aber Also es klingt jetzt auch so böse, es ist ja jetzt kein schlechtes Spiel, aber bei Zelda sind natürlich die Standards und die Erwartungshaltung eine ziemlich hohe. Also weil gerade wie wir vorhin über Link to the Past gesprochen haben, das perfekte Spiel, ich bin nicht bereit, bei Zelda groß Kompromisse einzugehen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob wir denn schon zum nächsten kommen, dann finde ich das aber deutlich schwächer. Also finde ich nicht. Ich mag es sehr, muss ich sagen. Twilight Princess. Twilight Princess. Das nächste Spiel, was gekommen ist nach, nach Wind Waker, wie ihr gemerkt habt an der doch recht kontroversen Diskussion darüber, es wurde sehr gemischt aufgenommen. Ne? Und das war das erste Mal, wo es dann auch teilweise echt negative Stimmen gegeben hat für ein Legend of Zelda mit Wind Waker, ob es wegen der Grafik war, ob es wegen dem Spieldesign oder sowas gewesen ist. Bei Nintendo hat man sich gesagt, okay, wir wollten zwar was Neues ausprobieren, aber wir wissen jetzt, was ihr wollt. Ihr wollt Ocarina of Time in geil sozusagen haben und das ist das, was sie mit dem nächsten Spiel auch dann abliefern wollten. Da gibt es diesen ganz, ganz berühmten, die Szene, wo das erste Mal das Spiel dann gezeigt wurde, ich glaube auf der E3 2006 oder sowas, da kommen Miyamoto auf die Bühne mit einem Link-Schild in der Hand und dann zeigen sie den Trailer von Twilight Princess, wo du in super 3D ausmodellierten, also für damalige Verhältnisse super 3D ausmodellierten Figuren Link gesehen hast und Szenen aus dem Spiel und da ist der Saal einfach nur explodiert. Ja? Als ob da gerade, was weiß ich, irgendwie Madonna mit Michael Jackson rausgekommen sind, ein Kind gezeugt haben auf der Bühne. Irgendwie sowas. Ist der Saal explodiert. Yes, ja, fucking yes! Stellt euch einfach das Gegenteil vor von der Präsentation zum Wii Zelda. Achso. Wie heißt jetzt das neue? Achso, Skyward Sword. Ja, genau das. Wo alle im Publikum saßen. That's it. How nice. Ja, danke. Wow. Genau das, die Leute sind explodiert, weil genau das ist, was sie erwartet haben. Ne, die wollten endlich ein geiles Zelda in 3D haben, also ein richtig Ocarina of Time-Ding. Und das ist trotz der langen Entwicklungszeit, die dann gekommen ist. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen was von dem Donner dann verloren gegangen von dem Spiel. Es hat dann ja bis Ende 2006 gedauert. Ich glaube, es war E3 2004 wahrscheinlich, wo es angekündigt wurde. Es war auf jeden Fall eine lange Wartezeit, weiß ich noch. Ne? Weil ich habe auf irgendeiner Gamescom auch noch die GameCube-Version damals gespielt, so anderthalb Jahre bevor es überhaupt rausgekommen ist, zum Wii-Start Ende 2006. Wurde in Richtung Wii dann nochmal verlängert. Twilight Princess als ein Novum in der Serie, ein Spiel, was auf zwei Systemen gleichzeitig gekommen ist. Also einmal auf dem GameCube mit traditioneller Controllersteuerung und als Wii-Version für die, als Launchtitel für die Wii mit 16:9 und Wii-Mode-Gefuchtel mit dabei gewesen. Und spiegelverkehrt. Komplett gespiegelt auf der Wii, ja, weil Link, wie es der Name schon sagt, ist Linkshänder im Spiel. Das heißt, er hält sein Schwert immer links und das Schild rechts, was im normalen Spiel fällt dir das kaum auf, aber wenn du natürlich auf der Wii mit der Wiimote selber fruchteln muss und das Schwert in der falschen Hand wäre, für die meisten Leute jedenfalls, wäre das ein bisschen problematisch geworden, hat man die komplette Welt gespiegelt auf der Nintendo Wii. Das ist der Grund. Das ist der Grund, weil die meisten Rechtshänder sind. Interessant. Genau, er ist, glaube ich, wieder aber Linkshänder, wenn ich mich nicht irre, dann im neuen Spiel. Ich habe ja die GameCube-Version gezockt. Ich habe auch die Wii-Version Twilight gar nicht gezockt. Princess. Okay, ich habe die Wii-Version durchgespielt. Ist sie nicht sogar grafisch noch ein Ticken besser? Sie ist da einen kleinen Ticken besser. Also du hast 16:9 auf jeden Fall richtig drin. Das gibt es bei der GameCube-Version nicht. Du hast einen richtigen 16:9 Modus. Plus, ich glaube, an gewissen Stellen ruckelt es wahrscheinlich hier und da weniger, weil in Richtung Ende, auch wenn es ein GameCube-Spiel im Grunde ist, und die Wii ist ja nicht viel mehr als ein aufgebrezelter GameCube, wirkt es, ohne dass ich jetzt den direkten Vergleich habe, ich habe zwar beide Versionen zu Hause stehen, aber nur die Wii-Version hauptsächlich gespielt, ist es, glaube ich, soweit ich gehört habe, ein bisschen grafisch runder. Aber nichts, wo du jetzt sagen würdest, oh, es ist ein komplett neues und geileres Spiel, wenn du es auf der Wii spielst. Sagt mir mal kurz eure Eindrücke. Ich glaube, ihr beide habt es nicht durchgespielt, oder? Doch, natürlich. Ich habe es nicht durchgespielt. Aber ich fand es eigentlich gut. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich habe das, ich weiß gar nicht, so 10, 15 Stunden. Ich weiß nicht. Ich habe schon ein bisschen gezockt. Also und irgendwann bin ich in ein Dorf gekommen und schlagartig hat mich irgendwie die Motivation verlassen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie habe ich das alles schon mal gemacht bei einem Zelda. Irgendwie Das sieht zwar nett aus, ja, so wie du sagst. Es hat sich irgendwie angefühlt wie ein Ocarina of Time mit einem grafischen Update. Aber, es ist das, genau, ja, das ist es. Ich habe irgendwie für mich persönlich die Innovation an diesem Spiel vermisst, weil einfach so viel passiert ist und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass bei Zelda immer die Zeit stehen geblieben ist. Selbst Mario hat sich immer geil weiterentwickelt. Wenn ich mir Mario Galaxy angucke, was dafür, da sind in jeder Stage, in jeder Welt 10 neue Ideen und ich denke jedes Mal smart, cool, geiles Level-Design. Und bei den Zelda-Teilen hatte ich das Gefühl, oh ey, schon wieder ein Dungeon, wo ich jetzt, weiß ich nicht, hier die Fackeln ausmachen muss oder wo ich warten muss und dann den Stein schieben muss oder ich kann es nicht so an einem konkreten Ding machen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe das alles schon mal erlebt. Und noch dazu auch die Welt und die Entwicklung von Link und so. Ich hätte mir einfach mal wirklich was Neues erwartet. Und deshalb glaube ich auch, dass viele Leute von Skyward Sword ein bisschen enttäuscht sind, weil es sieht wieder aus wie ein Ocarina of Time, nur dass du eine Wii-Steuerung hast. Ja, auch und bei der ganzen Vorschusslorbeeren, die gekommen sind von Nintendo aus. Das wird jetzt das Spiel, genau, auf das sie gewartet haben. Ich glaube halt, dass was zum Beispiel meiner Meinung nach einem Zelda vielleicht auch wirklich mal gut tun würde, Retro ist, Studios? Dass man, ja. es muss jemand anderes ran. Ja, oder zumindest, dass die mal vielleicht eine Story machen, die weitergeht. Also nicht, dass du jedes Mal resettest und wieder bei Null bist, auch wenn es klassisch Zelda ist. Oder dass man wirklich einfach mal eine andere Welt, vielleicht nicht mehr Hyrule, vielleicht nicht mehr, also wirklich einfach mal andere Wege geht. Wirklich mal, oder einen alten Link, oder ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, dann wäre ich jetzt bei Nintendo Solid und wäre reich. Ja? Aber ja, gebt mir mal was. Hört mal auf mit eurer Armbrust oder mit dem Pfeil und Bogen und mit Boomerang. Gebt mir mal was Neues. Macht mal wirklich, seid mal kreativ. Ihr seid fucking Nintendo. Ich erwarte von euch, dass da auch mal was kommt, anstatt immer nur das bekannte Erfolgsprinzip. Ja, ich glaube, ja, absolut, absolut. Ich glaube, Nintendo ist sich auch wirklich, oder die Leute bei Nintendo, die dafür zuständig sind, sind sich nicht wirklich bewusst, für wen sie diese Spiele machen. Wenn ich jetzt ein Kind wäre und ich hätte noch nie was von dem Zelda vorher gehört, ne, dann hätte ich natürlich auch diese ganzen Erfahrungswerte, die in ein Twilight Princess reingegangen sind. Okay, da kriege ich den Boomerang, da kriege ich da kriege ich das. Dann hättest du dieses Déjà-vu-Gefühl nicht wirklich gehabt. Aber Zelda ist primär eine Serie. Wir sind gewachsen als Spieler mit Zelda und wir erwarten, dass Zelda auch bedingt auch mitwächst. Das ist, glaube ich, das Gleiche, wenn du zu Final Fantasy dann hingehst. Und Final Fantasy VII hat gut reingepasst in unsere so Anfang 20er Teenager oder sonst was, Ende Teenager Phase, als Final Fantasy VII gekommen ist. Wenn ich heute mit Final Fantasy XIII wieder mit so einem inhaltlichen doch Teenager-Schwurbel dann irgendwie beschmissen werde, irgendwie ist das nicht mehr wirklich dann das Spiel, was ich unbedingt spielen möchte. Aber du willst jetzt nicht Final Fantasy XIII mit Final Fantasy VII? Nein, ich meine den Vergleich jetzt hier aus. Ne? Final Fantasy XIII ist ein Spiel, was sich auf Teenager dann hinrichtet. Ja. Ne? Und Zelda war eigentlich ein Spiel, was sich immer auf Kinder dann hinrichtet. Und ich hätte eigentlich ein bisschen erwartet, Zelda hat es ja in Teilen gemacht, dass es mitgewachsen ist mit mir als Spieler. Aber Twilight Princess, woran ich übrigens auch sehr viel Spaß an sich hatte, trotz dieses, ja doch, dieser fast schon Ideenlosigkeit, die da gewesen ist, da hattest zwar ein paar nette Items. Und die Wolf-Geschichte? Die Wolf-Geschichte habe ich bei Okami ein bisschen früher besser gespielt. Wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich dachte, das Erste, woran ich dachte, war so, oh toll, jetzt haben sie Okami irgendwie also die kopiert. Die Ideen, die sind ja zu einer Zeit relativ zeitgleich gekommen, Okami und Twilight Princess. Ich habe bei beiden sehr viel Spaß gehabt. Okami hat den Nachteil, dass die Dungeons dort nicht so gut sind. Fast gar keine Dungeons vorhanden. Twilight Princess hat sehr, sehr gelungene Dungeons teilweise. Das Dunkle finde ich zum Beispiel ätzend. Also das war ja auch keine, also gegen Ende hin hast du das jetzt nicht gespielt, Ede, aber am Ende hin gibt es so zwei kleinere Sachen, die man nicht wirklich als Dungeons titulieren kann, die zwar noch dann mit da sind, aber das eigentlich Design von den richtigen Dungeons, speziell der Sky Temple oder wie der dort heißt. Ist das mit den Hühnchen, mit diesen komischen? Mit den Hühnchen, Double Hookshot. Fand ich ganz geil, dass man mit zwei Enterhaken dann herumgewandelt. Das war schon eine geile Sache, aber das sind so kleine Elemente gewesen. Ich habe für mich dann gesagt, okay, einmal nehme ich das noch mit als klassisches Zelda-Erlebnis, aber jetzt ist auch Schluss, Leute. Jetzt reicht es, wenn ihr mir nochmal sowas gebt. Das will ich, obwohl ich Zelda liebe, obwohl ich Zelda mag, will ich das in der Form nicht mehr sehen. Das ist nicht mehr das Spiel, was ich spielen will. Vielleicht fehlt einfach auch eine geile Story mal. Also vielleicht ist es gar nicht die Gameplay-Sache. Die war ganz gut, die Story. War nett. Ja? Die war nett. Ne? Also ich weiß nicht, was... ja gut, es gibt sehr, sehr viele merkwürdige Fetisch-Leute im Internet, die dann mit... wie ist die? Midna. Die Schattenprinzessin, dieses kleine, pausbäckige Mädchen. Mit so einem komischen einen roten Auge und so. Ja, wo dann, ach, will ich... Mit dem du dich teleportieren. Aber dieser Magic kannst, Moment, oder? Den weißt du doch auch bestimmt, dass wenn man auf dieser Brücke zureitet, auf diesem Typen, auf diesem Warzenschwein und sowas, schon so Herr der Ringe-Style hatte, das fand ich eigentlich ganz cool in dem Spiel drin. Na, es hat Magic Moments in der anderen Sicht gehabt. Ich finde, es ist gewissermaßen an Ideenreichtum drin, aber nicht genug, um, sagen wir mal, daraus wieder das zu machen, was Zelda ausgemacht hat. Es ist so ein Schema-F-Zelda, leider. Ja, genau. Ja, aber es ist komisch, wenn man das gut, jetzt ja. hört. Ich meine, das ist doch echt Meckern auf hohem Niveau, wenn ich mir irgendwie ein Zelda angucke. Natürlich. Und dann aber Leute, die dann irgendwie neues Halo erwarten, wo dann echt ungefähr gar keine Innovation drin ist. Ja gut, aber es ist immer schwierig zu argumentieren mit dem Versäumnis von anderen, weißt du? Also dann argumentiere ich lieber mit dem, was andere Spiele erreicht haben in der Zeit. Also Halo finde ich genauso langweilig irgendwann geworden. Hm. Aber du siehst ja, dass Zelda-Fans sind da echt so richtig nervig. So, du darfst den Stil nicht ändern, so bloß kein Cartoon. Naja, dann gibt es gleich auch einen Sack von allen. Nintendo hat es natürlich... hat es schon schwer mit so einem mürrischen Pack, wie Zelda-Fans es nun mal sind. Aber das ist auch der Job von Nintendo, es besser wissen zu müssen, als hier dem ganzen Geschrei immer zuzuhören. Also ganz ehrlich, bei Metroid haben sie auch drauf geschissen. Eben. Und wie geil ist das? Okay, für deine Ansicht nach nicht ganz so, aber ich fand es eben geil mit den ganzen Retro-Geschichten, die da gekommen sind. Ich habe halt Other M immer noch nicht richtig gezockt. Ja, Spaß dir. Ja, eben. Also, aber was ich halt meine ist... Die Welt hat sich halt weitergedreht. Es gibt halt mittlerweile viele gute Spiele und wir haben ja auch schon drüber diskutiert, oder ist ja auch kein Geheimnis, dass die Japaner sehr viel ihres Vorsprungs an westliche Entwickler verloren haben. Mhm. Und da muss man sich natürlich auch schon Gedanken machen, ob die nicht vielleicht zu lange an Konzepten oder an Ideen festgehalten haben, so sehr ich auch selber Fan von diesem ganzen Nippon-Styles bin und so. Aber es sind halt mittlerweile auch Sachen rausgekommen, wo ich sage, also zum Beispiel ein Shadow of Colossus oder so, wo man durchaus mal die berechtigte Frage stellen kann, ob man nicht auch bei, ob auch nicht Link und Zelda nicht auch mal erwachsener werden kann, weißt du? Muss es immer, also wenn ich jetzt Skyward Sword sehe, muss ich schon von vornherein sagen, spricht mich schon rein optisch von der Welt schon nicht mehr so an. Ich weiß nicht. Ich sehe auch so ganz komisch. Ja, wir haben ja damals noch drumherum gesessen bei der E3-Ankündigung, weiß ich noch, wo wir da auch hier noch fast live gecastet haben oder sowas damals. Und dieses kollektive Raunen, was dann bei uns dann rumgegangen ist, oh toll. Ne, da siehst du auch vor allem den Miyamoto, wo das Spiel nicht funktioniert auf der Bühne. Ja, aber das finde ich noch gar nicht so schlimm, weil ich bin mir sicher, dass das klappen wird. Ja, natürlich. Ich hab's ja auch schon gespielt. Auch, aber bei mir hat es zum Beispiel nicht geklappt. Bei mir hat der Controller auch irgendwie Mucken gemacht. Du bist ja auch alt, deine Gelenke funktionieren nicht mehr so gut. Nee, aber es war so, dass das i-Tüpfelchen sozusagen, dass da so ein unspektakuläres, auch wieder, das war nicht nur Schema F, das war Schema Doppel-F. Ne? Ja. Jetzt haben wir, okay, ihr habt euch beschwert, Wind Waker war nicht so toll, ihr habt euch beschwert, teilweise Twilight Princess fandet ihr nicht so toll. Jetzt kombinieren wir beides nochmal und hoffen dann, dass da das aber Beste bei rumkommt. Meinst du, Nintendo denkt wirklich so? Ich weiß jetzt keine Verkaufszahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Zelda sich immer noch verkauft wie geschnitten. Ja, nee, klar. Aber nicht so doll, wirklich. Das Komische ist echt daran, weil du eben gerade Metroid gesagt hast, dass man wissen muss, dass Metroid in Japan zum Beispiel keine Rolle so richtig spielt für den Markt. Und Zelda und Mario eigentlich so die Lizenzen sind, wo sie aber auch bei Mario vielleicht noch eher, aber bei Zelda so Risikos einzugehen, da sind sie nicht so bereit. Und ich hatte Eiji Anuma im Interview und da meinte er auch so richtig groß, super tolle Sachen. Ich hatte ihn darauf angesprochen, dass es Gerüchte gab, dass es ein Open-World-Game wird, ein richtiges. Und da meint er so, nee, das wird nicht passieren. Ja, es ist sehr schade, finde ich. Ne? Ich fände es auch schade einfach, dass ich, wenn ich irgendwann mal wirklich sagen muss, Legend of Zelda, danke sehr, das war eine sehr schöne Kindheitserinnerung, die ich habe und Spiele, die mir sehr viel bedeutet haben. Aber wenn sich das in die Richtung entwickelt, wo ich einfach als Spieler, der ich heute bin, damit nicht mehr viel anfangen kann, dann muss ich auch irgendwann mal den Schlussstrich ziehen. Was mich interessieren würde, weil ja so viele Leute auch immer sagen, so ein Remake von Final Fantasy VII wäre das Geilste. Könntet ihr euch vorstellen, ein Remake von Link to the Past? Wozu? Ja, frage ich mich da. Ja, das also fragt man sich ja bei allen Remakes, aber... Ja, aber okay, es gibt eine, also speziell Final Fantasy VII gibt es ja einiges, was man remaken könnte, vor allem, weil es in eine Phase gekommen ist, speziell was die Grafik angeht und an dem Text konntest du nochmal arbeiten und speziell Japano-Rollenspiele kannst du immer da was verbessern. A Link to the Past funktioniert so gut, wie es ist. Ne? Ich brauche da keins mit HD-Grafik. Ich habe 3.Game Heroes mir da gerade eingefallen, weil ich das auch gespielt hatte und fand das eigentlich auch ganz charmant, so in diesem Stil, aber trotzdem dann anders. Ja, 3.Game Heroes ist, wenn du ein schlechtes Zelda spielen willst, kannst du es machen. Also ich finde halt zum Beispiel, gerade bei Final Fantasy VII, deshalb meinte ich das mit der Story, Final Fantasy VII hat für mich so eine epische Story, das ist wie ein Buch oder wie ein Film, den ich gerne nochmal gucken würde. Mhm. Und wenn der dann in einem zeitgemäßen Gewand ist, klar, warum nicht? Bei A Link to the Past ist es ja weniger die Story, sondern ist es ja das Spielerische. Und das Spielerische ist perfekt bei A Link to the Past. Aber also welchen Replay-Value-Vorteil hätte es, es in einer grafisch besseren Version zu zocken? Wahrscheinlich keinen. Also weißt du, das meine ich. Also es ist so, es kommt darauf an, aus welchem Grund man ein Spiel spielt. So Tetris in einem neuen Gewand brauchst du ja auch nicht. Weißt du, was ich meine? Kommt einfach, übrigens jetzt neu für PSN mit HD-Grafik. Ja, aber weißt du, ist ja scheißegal. Es ist auf dem Gameboy perfekt und funktioniert, das ist fucking Tetris. Und mehr braucht man für Tetris nicht. Dazu ist alles gesagt. Bei Final Fantasy VII, das ist schon, da steht so viel Story-mäßiges im Vordergrund und da könnte ich, obwohl ich finde, ich bräuchte ehrlich gesagt auch kein neues Final Fantasy VII, weil ich finde, es sieht immer noch geil aus. Ja, es sieht einfach immer noch gut aus. Genau, ich glaube, du würdest auch, was inhaltlich angeht, ich habe es vor 3 Jährchen nochmal durchgespielt, weil ich einfach so drauf bin, du würdest heute, glaube ich, auch nicht mehr so begeistert sein wie früher davon, weil da doch der Zahn der Zeit einigermaßen dran genagt hat. Nicht nur was das Spielsystem, sondern auch was die Story angeht. Geil ist es immer noch, finde ich. Super Nintendos neuester Hit heißt Zelda und der reist mächtig mit. Abenteuer, Action, schwarze Magie, Drachen und Monster und Fantasy. Taucht ein in diese Zauberwelt und kämpft wie Link, der Superheld. Rettet die Prinzessin aus teuflischem Clown, dafür müsst ihr den Drachen die Rübe abhauen. Doch kaum denkst du bist am Ziel, mach ein Kuschelreptil dich wieder mobil. Also zeig, was du kannst, steh deinen Mann, denn Zelda tönt dich tierisch an. Zelda und die unschlagbaren Welthits, nur für Super Nintendo. Nintendo! Gut, bevor wir in Richtung Schluss dann hinkommen, ich würde gerne noch ganz kurz auf die Spin-Offs eingehen, die es zwischendurch gab. Das sind natürlich die Haupt-Zelda-Spiele, die wir besprochen haben. Aber zwischendurch gab es ja auch immer so kleine Sachen, die CDI-Titel oder speziell die CDI-Titel. Die will ich nochmal kurz in den Raum werfen, damit wir die einfach auch der Vollständigkeit halber mit dabei haben. Es gab, abgesehen von Link's Awakening, noch eine Handvoll Handheld-Spiele. Oracle of Seasons. Das waren zwei Spiele, die von Capcom programmiert wurden. Sollte Flagship. Eigentlich die große Triforce-Trilogie werden, mit 3 verschiedenen Spielen. Es hat dann nicht geklappt wegen der Codes, die man zwischen den Modulen hätte tauschen müssen. Deswegen haben sie nur 2 draus gemacht. Eins action-orientiert, Ages, glaube ich, das action-orientierte, und das andere rätsel-orientierter. Irgendwie sowas. Ich habe beide durchgespielt auf dem Game Boy Color damals. Konntest du mit dem Code eben dann, wenn du das eine Spiel beendet hast, beim nächsten weitermachen und einen richtigen Endgegner freischalten. Beides nette Spiele, auch ganz gut gemacht. Kann man sich gerne geben, sind keine absoluten Must-Haves, aber für unterwegs war es wieder ein sehr nettes Zelda. Zusätzlich noch dann ein bisschen später rausgekommen, sozusagen das Zelda-Prequel. Ich glaube, wenn du die Timeline nehmen würdest, ist der erste Teil Minish Cap. Legend of Zelda Minish Cap auf dem Game Boy Advance. Mochte ich auch relativ gerne. Geiler Witz dabei, finde ich, wenn man Leute mal fragt, so, ach ja, wenn man da Gras ummäht, so, warum sind denn da auf einmal Rupien oder Bomben oder so weiter und so fort? Und das wird ja durch Minish Cap dann erklärt, weil die Minish ihre Sachen immer verstecken. Ja, und Minish Stein ist so, und so. Ein mikroskopisch kleines Zwergenvolk, was irgendwie... Oder die Pickery heißt. Ja, oder dort wird auch die Frage beantwortet, warum Link eine grüne Mütze hat und, genau. Die ich mir eigentlich nie gestellt habe, aber die grüne. Das ist ein Zauberer, ist das, den er oder der ist verzaubert worden, sieht aus wie so ein Huhn oder wie man es auch mal nennen will, und der begleitet Link auf seiner Reise, und am Ende, wenn Link dann diesen Zauberer befreit hat, dann kriegt Link von ihm seine Mütze. Ich finde es ein bisschen so Indiana Jones-Style. So, hier hast du meinen Hut. Also es sind so mit einem Augenzwinkern rangegangen, um Ideen oder Fragen zu beantworten, die sich eigentlich nie jemand gestellt hat, auf gag-mäßige Weise. Es war ein nettes Abenteuer, hatte auch viel Sammelelemente drin, die ich jetzt nicht so toll fand. Deutsche Version hat einen Bug, wo man das nicht komplett durchspielen kann. Das ist aber teilweise echt ganz schön schwer. Es war schwer, aber ich fand, es war ganz gut. Es ist meiner Meinung nach auch neben Link's Awakening wohl das beste Handheld-Zelda. Ja. Was ich von den anderen beiden Handheld-Teilen nicht wirklich behaupten kann, ich bin kein großer Fan von den DS-Spielen, Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Aus Spirit Tracks hatte ich meinen Spaß, ne, aber ja, Hourglass habe ich ein paar Stunden gespielt und dann hat mich die Motivation... Ja, die Dungeons sind halt nicht so riesengroß wie bei den anderen, ist eher so, sag ich mal, kurzweilig, und ich fand Spirit Tracks, am Anfang dachte ich, okay, das mit dem Zugfahren geht noch, aber das fand ich nachher viel schlimmer als das Bootfahren. Das Zugfahren gerade zum Ende hin des Spiels ist echt einfach nur die reine Pest und Trial and Error. Es sind so komische Elemente reingekommen. Ich bin froh, dass das Wind Waker-Universum ein bisschen weitergeführt wurde, also der Look, dass der erhalten wurde. Ja. Aber das Konzept, dass du andere Langeweile mit anderer Langeweile ersetzt. Ich brauche keine langen Shiftfahrten, ich brauche keine langen Zugfahrten, ich brauche keine weichgespülten Dungeons, die dann da drin sind. Wahrscheinlich wird es später im Spiel besser, ich weiß. Das letzte ist so knacke schwer. Bis dahin hat es mich einfach nicht aufrechterhalten. Ich habe die Lösung geschrieben dafür. Du musstest die Lösung schreiben. Ja, ich habe die Lösung geschrieben. Ich habe echt geweint, weil ich hatte mir dann später mal das englische Lösungsbuch gekauft, weil ich dachte, okay, dann hast du wenigstens ein bisschen so Anhaltspunkte, wie du es machen kannst. Und das Schlimme ist, das englische Lösungsbuch ist am Ende das letzte Dungeon, ist einfach falsch. Das musste ich alles nochmal komplett selber irgendwie raus und Karten malen dafür. Hast du denen mal eine Mail geschrieben? Nee, ich glaube, wenn ich den Typen erwische, den werde ich irgendwie in eine dunkle Ecke zerren. Sehr, sehr, sehr, sehr gut. Hast du viel Zeit verschwendet. Lass uns enden mit den wohl schlechtesten Zeldas aller Zeiten. Kurze Vorgeschichte, Nintendo hatte damals einen Vertrag mit Philips gehabt, die sollten das CD-Laufwerk für Super Nintendo machen, hat sich dann letzten Endes nicht entwickelt, weil da gab es Verwirrungen mit Sony und so weiter und so fort, das ist eine Geschichte aber für einen anderen Podcast. Könnt ihr in meiner Geschichte der Videospiele Geschichte der Videospiele, die hier verlinkt ist übrigens, die Geschichte der Videospiele von Ede. Der Gregor schön, denkt an alles. Ja. Wo das nochmal im Detail drinsteht, Nintendo hat auf jeden Fall einen Vertrag mit Philips abgeschlossen, dass die gewisse, IPs von denen an Philips übergeben, dass die für das CDI-System, was sie damals hatten, so ein CD-basiertes Computersystem, übergeben. Philips hat Mario-Spiele gemacht einerseits, Mario Hotel, irgendwie ganz so ein schlimm. Ganz, ganz schräges Jump'n'Run und Mario is Missing, glaube ich, war auch ein Titel, der dazu jetzt nochmal kam. Und es gab 3 Zelda-Spiele dafür, die übrigens auch vom Angry Nintendo Nerd auch nochmal sehr passend präsentiert wurden, weil man nicht glauben kann, wie schlecht die sind. Ja, Full-Motion-Videosequenzen mit schlechte Krakelschrift gezeichnete... Ey, aber das sieht wirklich aus, die Grafik sieht aus, als ob die einer mit Paint, Windows Paint, irgendwie aus der Hand gemalt hat. So. Wahrscheinlich, ich denke auch nur, dass Trant da eigentlich hintersteckt, hinter der ganzen Sache. Drei Stück gab es, drei, ein schlechter als das andere, Link, The Faces of Evil, Zelda, The Vent of Gamelon und Zelda's Adventure, wo man das erste Mal, glaube ich, auch Zelda selber gespielt hat, anstatt Link. Haben ja auch viele gesagt, spiel doch mal den kleinen Link, den kleinen Jungen, der heißt ja Zelda. Ja, man muss dazu sagen, dass die Spiele ja eigentlich keine Zelda-Spiele sind. Die haben die Lizenz, aber das sind ganz schlechte... Ja, aber wieso gibt man sowas aus der Hand? Die sind vom Spielgehalt ungefähr auf Bubble-Bobble-Niveau. Die sind nicht mal wirklich... Nichts gegen Bubble-Bobble hier. Ich wollte es auch nicht irgendwie... Ja. Und jetzt, wo wir euch Weihnachten versaut haben, da wir mit den schlechtesten Zelda-Spielen hier geendet haben, würde ich den Podcast auch hier dann einmal beenden. Möchte ich einmal hier, danke Ede, dass du nochmal Zeit hier rausgenommen hast. Ja, danke, hat Spaß gemacht und schönes Weihnachtsfest wünsche ich allen. Wünsche ich auch. Und auch nochmal erstmal danke an Marc, dass er auch seine Zeit hier rausgenommen hat. Nochmal zum Abschluss des Jahres danke an allen, die so fleißig zugehört haben, jetzt das letzte Jahr hinüber. Und auch sehr, sehr großen Dank nochmal, wer uns über iTunes abonniert hat, denn dort hat Apple den Plauschangriff zum erfolgreichsten Podcast des Jahres gewählt. Yay. Was ich da auch schon sehr besonders fand. Glückwunsch. Ja. Und deshalb, herzlichen Dank nochmal. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Wir sehen uns sogar vor dem nächsten Jahr kurz wieder mit einer kleinen Special-Folge. Zack, zack. Bis dahin sagen ich Tschüss. Ciao. Und auf Wiedersehen. Egal.